Physiker sprechen von sogenannten Dirac-Merkmalen. Und das ist auch die Energiequelle, die entscheidend ist für freie Energiemaschinen. Die muss man anzapfen, entsprechend einem Implosionsstrich. Das heißt, eine logarithmische Spirale raumzeitlich betrachtet nach innen. Klar. Mein Name ist Stoll, Axel Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Ihnen den rechten Weg zu zeigen. Ja, was muss sein. Jetzt wieder so ein Männerlaber-Podcast, wie ihn der Spiegel, also das Online-Ding. Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 52, hätte fast 25 gesagt. Hier Dennis Mord ist da. Hallo. Und Cornelis Carter ist in Göttingen. Auch hallo. Ja, guten Tag. Ja. Hat doch fast geklappt. Ja, ja. Die ganze, also ja, ja. Hört man mich? Ja. Ja, mich ja. Hört man, oder? Also, hallo? Ja. Haben wir nicht gerade eine Stunde lang Soundcheck gemacht? Ja, aber ich habe darauf vergessen zu achten, drauf, ob ich mich selber höre, und das tue ich gerade nicht. Und es irritiert mich. Soll ich dann Kopfhörer lauter machen? Ja, bitte. Ja, sag das doch. Drehen Sie übrigens drauf. Ganz so schwitzen Männer-Podcasting ist das hier nicht. Ich habe eine durchaus starke weibliche Seite, um das mal ein bisschen zu kompensieren. Wollte ich nochmal ergänzen zum Intro. So, ist es jetzt besser für dich, Dennis? Oh ja. Ja, oh, plötzlich bekomme ich ja mit, dass deine Sendung läuft. Wahnsinn. So. Ja, Cornelis, die werden wir nicht unter den Teppich kehren. Diesmal habe ich gar nicht die Redewendung verkackt. Das habe ich in den letzten Wochen, habe ich ständig irgendwie so verkackte Redewendung. Ich schenke mir mal Wasser ein, damit ich besser rülpsen kann. Ne? Ja, ich habe noch kein Wasser, ich habe nichts. Ich habe nur Soundcheck gerade gemacht. Nur Soundcheck. Dafür ist die Lösung, die wir jetzt gerade haben, ein wenig geil. Also geiler als sonst. Ja. Geht immer noch besser, ne? Ja, aber für unsere Verhältnisse ist das gut. Denn wir waren 2 Monate nicht da. Und alles eingestaubt. Das ist ja nicht wahr. Doch, nee, 2 Monate. Ich war eine Woche nicht da. Wir haben 2 Monate nicht gesendet. Ah. Jedenfalls war das unser Mischpult eingestaubt. Das musste vom Staub befreit werden. Du kannst auch einfach den Karton abdecken. Das könnte ich. Indem das lagert. Könnte ich? Ja. Aber man kann das auch so formschön an dieser Boxen stellen. Du hast jetzt ja hier so eine. Ja, stimmt. So ein, ja. Ikea. Man könnte es fast als Schrankwand bezeichnen. Aber so wirklich ist es leider nicht. Nee, doch, es ist schon eine moderne Schrankwand. So die Hipster-Schrankwand. Die Ikea-Hipster-Schrankwand. Ich habe keine Ahnung, wie diese Dinger heißen mittlerweile. Die wurden ja auch gelauncht. Box. Box, also diese Schallplattenfächer. Mhm. Ja. So. Habe ich jetzt. So. Ich wusste es, aber weg. Genau, das habe ich dann in den letzten 2 Monaten getan. Ich habe Möbel aufgebaut. Und das auch nur zur Hälfte. Ja. Also ich war im Urlaub, aber da reden wir später noch drüber. Cornelis war mehrfach im Urlaub natürlich. Eigentlich nur einmal. Warst du nicht, irgendwie habe ich im Gefühl gehabt, also so jetzt gerade gedacht, du wärst nochmal weg gewesen. Aber Es gab noch einen Junggesellenabschied, aber das würde ich jetzt nicht direkt als Urlaub bezeichnen, das war Arbeit. Okay, ja, ich verstehe. was war denn so die letzten Monate eigentlich? WM! Natürlich, WM. Ja, Ich hab mir die Weltmeister angeguckt übrigens, ne? Als sie hier mit dem Bus gefahren sind, zurück. Und stand an. Haben die jetzt auch kein Geld mehr, dass die Bus fahren müssen? wo stand ich denn? Luisenstraße, gegenüber vom Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Ecke Schiffbauer Damm. Wer sich irgendwie in Berlin auskennt, dem könnte ich auch sagen. An der Marschallbrücke. An der Marschall, ich habe keine Ahnung. Da sind die auf jeden Fall lang gefahren und wir standen da schon etwas länger. Ich und noch so ein Kumpel. Und Frau und Kind kamen nach. Und es war ja noch Zeit. Ne? Weil Flieger landete irgendwie mit Verspätung und. Ja, ich sag ganz, ich hatte das Flight Tracking offen. Ja. Hab mir gedacht, so, wenn das Ding jetzt abstürzt, da! und hab dann. Und was war dann noch? Ach genau, und dann standen sie noch im Stau, weil die zwar abgesperrt hatten, ja. Aber da standen einfach so viele Leute, dass sie die Absperrung aufgebrochen haben. Und dann war das so eng, dann konnte der Bus da irgendwie so einen Kilometer nur in Schrittgeschwindigkeit durchlaufen. Ja, aber es war auch in der Innenstadt so, dass der irgendwie auch nur in was... Wie viel hat er geschafft? Bis 16 Uhr lief das noch irgendwie die Busfahrt, oder? Nein. Die waren doch schon viel eher am Brandenburger Tor. Ja? Ja, klar. Das war mittags waren die da irgendwann. Okay. Und wie das denn so ist... man ist ja immer recht früh und so ein Kind kommt danach und dann sammeln sich da Leute und es gibt dann auch welche, die drängeln sich vor. Ja. Und dann standen wir da und dann fuhr gerade der Niersbach vorbei, ja, der DFB-Präsident, in einer, so einer Mercedes-Limousine wurde da hinkutschiert. Und dann wussten wir, naja, jetzt ist es so die Vorhut, gleich irgendwann kommt der Bus. Also bestimmt noch eine halbe Stunde, hat auch so eine halbe Stunde gedauert, bis er kam. Und es war gerade so, dass die Kleine ein wenig quengelig wurde. Ich gesagt, ja, gib mal her, Frau. Und dann habe ich sie genommen und auf die Schulter gesetzt, wie man das so macht. Dann kann sie gucken und was sehen. Und dann kam gleich so von links... Weil das Kind auch registriert, worum es gerade hier geht. Von dieser... sie sollte ja... Das war, wir wussten ja noch, es würde noch dauern. Ja. Wir haben ja immer auch Twitter geschaut. So, es war klar, die stehen noch irgendwo im Stau. So. Das dauert einfach. Was für eine Route haben die eigentlich genommen? Sind vom Tegel? Dann sind die nach Moabit. Ja. Und sind da auf diesen offenen Mercedes-Bus-Truck da gestiegen, genau. Und von da sind die dann am Hauptbahnhof vorbei, dann diese Straße, die so einen Bogen macht, wie heißt die noch? Dingsbums, Ufer oder so. Also an der Spree entlang? Genau, an der Spree entlang. Und dann abgebogen auf die Luisenstraße. Ja. Und dann fährst du ja von da aus geradeaus bis zum Pariser Platz. Okay, also es ist relativ kurz die Strecke gewesen. Genau, ja. Aber reicht ja auch. Ja. Auf der Fernmeile standen ja auch noch extrem viele Leute. Und diese Vordränglerfamilie, kam dann direkt eine Frau besten Alters, sagt, ne, das geht nicht. Ich sag, was wie? Hä? Ja, hier nee, sehr gar nichts. Ich sag, ja, Moment mal, das dauert dann noch alles und außerdem, sie ist halt ein kleines Kind, so, sie kann doch mal auf meiner Schulter sitzen. Ja. Und dann fing sie gleich irgendwie an und merkte wohl, das mit dem Argument, man sieht nichts, das war auch völliger Unsinn, ja. Man hat natürlich noch alles gesehen und dieser Truck war ja auch ein paar Meter hoch. Ja. So. Selbst ich hätte noch 3 Kinder auf mich setzen können und der Bus hätte vorbeifahren können, sie hätte immer noch alles gesehen. Ja. So. Natürlich nicht nach weiter hinten weg, so, aber wenn der, als der Bus quasi anders lang fuhr, ja, ist alles kein Problem gewesen. Und dann merkte sie, ihre Argumentation verfängt nicht ganz, sagte so, ja, nee, aber sie ist doch noch so klein, du musst dich schützen. Ah, denk dir nicht mehr an die Kinder-Argumentation. Genau. Das geht doch nicht, sie auf die Schultern zu setzen, ihr seid doch ein Fall fürs Jugendamt. Und ich so, was? Jetzt sind wir Fall fürs Jugendamt, also, das geht doch nur um die Sicht, oder nicht? Und ihr seid da zu spät gekommen, Mensch. Wir standen ja schon viel länger, jetzt kackt doch mal nicht so in die Hose aus und kann das Kind da eh nicht so lange drauf sitzen, weil es dann irgendwann abspackt. Also, ich hab's versucht, etwas, wie nennt man das, gesitteter zu formulieren, ja. Es wurde dann irgendwann gepöbelt. Und auf jeden Fall war es dann so, dass sie dann halt eine Weile saß. Und dann hieß es immer, ja, nee, bla, bla, das geht nicht. Und ich so, ja, aber jetzt geht's auf einmal doch um die Sicht oder was? Und ich habe das nicht ganz verstanden. Ja, nee, das habe ich ja gar nicht gesagt. Und dann pöbelte auch irgendwie noch offensichtlich ihr Sohn, irgendwie so Mitte 20 oder so, pöbelte dann auch noch herum. Und hat irgendwas gesagt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall haben wir uns dann noch so ein bisschen angezickt. Und dann sagte ich irgendwann zum Schluss, ganz entgeistert, wie ich auch war, und sagte, aber jetzt mal ehrlich, weil da fuhren jetzt gerade so die Fußballweltmeister ein, ja, da hat man sich irgendwie gefreut und will dem mal winken und ein paar Fotos machen, alles hübsch, und sagt mal, was habt ihr eigentlich für eine Laune mitgebracht? Woraufhin ihr Sohn sagte, Deutsche. Ja, das ist eigentlich keine falsche Antwort gewesen. Und eigentlich der beste Witz kam später noch, als der Bus dann an vorbeifuhr, ja, und dann hat man diesen schönen Pokal da gesehen, alle Fotos gemacht und so und war irgendwie nett und alle geklatscht und hier Respekt bekundet, bla. Dann fing der an, die deutsche Nationalhymne zu singen. Und das Beste, keiner hat mitgesungen und er hat irgendwie nach zwei Sätzen wieder aufgehört. Aber was Deutsche ist eine sehr geistreiche Antwort gewesen. Das war sehr schön. Da war ich auch echt baff, also ist mir keine Antwort mehr eingefallen. Ach, wie schön. So, wie kommen wir jetzt weiter eigentlich im Monolog? Na, wir waren ja da, was wir alle so gemacht haben. Ach so, ja. Was habe ich denn gemacht? Nix. Arbeit. Übrigens witzig, in Finnland WM gucken zu wollen, wobei das ich gar nicht wollte, sondern mal mitfahre, aber es wird fast nirgends geguckt da. So muss man erstmal 5 Restaurants und Cafés und Kneipen abklappern, bis da mal irgendwo eine Ecke ein Fernseher eingeschaltet wird. Mhm. Aber das war mir eigentlich ganz recht. Willst du das nicht beim Finnland-Urlaub erzählen? Das war nur so ein kleiner Teaser quasi. Dann mache ich jetzt Fußball. Ein Teaser, das ist ja auch ganz gut, weil wir müssen die Sendung ja eh zweiteilen. Nächsten Monat kommt die nächste, wegen Auphonic. Ja, stimmt. Weil, wir haben ja nur 2 Stunden im Monat frei. Ja. Ja. Nee, uns ist gerade aufgefallen, wir müssen da irgendwie noch Geld drauf werfen. Ja. Das muss man wirklich immer genau passen, dass man nicht irgendwie so 2 Stunden 5 macht oder irgend so ein Kram, weil dann wird es teuer. Ich hatte Ihnen ja vorgeschlagen, da so eine Karenz einzuführen, dass man ein bisschen drüber gehen darf. Das glaube ich nicht gemacht. Ja. Also sowieso dieses monatliche Modell ist für uns auch gar nicht attraktiv. Wir werden dann wahrscheinlich eher so Stunden kaufen. Ja, da habe ich mich mit dem Thema auch schon beschäftigt. Müssen wir gleich mal definieren. Ja. Apropos Fußball, um jetzt noch die letzten Hörerinnen zu verschrecken. Freitag geht's wieder ins Stadion. Ja, aber Dings ist ja heute schon. Also hier quasi. Ja, ich hab auf den Balkon geguckt. Ich habe es nicht gesehen. Ja, du warst ja anders Fußball. So ist das nämlich. Zu wie viel habt ihr verloren? Für mich geht Fußball auch wieder los und nicht nur im Stadion, also zum Gucken, sondern auch zum Spielen. Ich habe ja letzte Saison angefangen, wieder Fußball zu spielen. Ja, wie heißt die Mannschaft denn nochmal? Ich will auf fußball.de nachgucken, wo ihr steht. FSV Berolina Stralau 01, zu finden unter berolina-stralau.de. B-E-R. B-E-R? So wie der Großflughafen, ja. Brand. Und dann? O. O. L. L. Ina. Ina. Minus. Ja, und dann wie? Stralau. Stralau, das ist ja diese Insel hier. So. Halbinsel, Dennis. Halbinsel. Genau. Und da spiele ich in der 4. Herren und habe dann halt irgendwie ich glaube, schon mal irgendwie Vereine gefunden. Jetzt mal seit über 10 Jahren kein Vereinsfußball mehr gespielt und auch sonst irgendwie ziemlich wenig gekickt und im April wieder angefangen und mir direkt irgendwie so ein paar kleine. Was bist du eigentlich? Dritte Vierte Herren. Vierte Herren. Sind die hier drin? Nee, oder? Doch. Auf Fußball.de? Ja, klar. Wo denn? Ach da, warte, jetzt sehe ich. Da habe ich schon da. Ja, du guck doch mal in Ruhe und find das erstmal und ich erzähle zu Ende. Ja. Also ihr seid in der unteren ab dritte Herren Kreisklasse B Staffel 1. Kreisklasse B Staffel 1, genau. Ach so. Ja. Wir sind nicht, also es gibt noch eine Kreisklasse C, möchte ich sagen. Ich wollte gerade fragen, ist das die niedrigste? Oder haben sie die abgeschafft? Das kann auch sein. Guck mal. Wieso ist es jetzt still? Weiß nicht. Ich höre dich. Ah. Der Skype-Algorithmus ist abgeschaltet. Ihr habt gerade einfach nichts mehr gesagt. Nö, wir haben was gesagt. Ah, ja. Interessant. Du warst aber nicht da. Egal. Vielleicht, Dennis, hast du schon wieder BitTorrent an? Hier nicht. Ja. Aber? Er dreht sich um und nimmt die Maus seines anderen Rechners. Weißt du, Skype wird da immer ein bisschen beleidigt, wenn man ihm nicht die ganze Bandbreite gibt. Das ja. macht dann, das ist nicht nett. Ja. Oh, guck mal, da greift ein WordPress-Shortcode nicht. Auf eurer Webseite. Da, WordPress-Shortcode greift nicht. Da hat ein Plugin wahrscheinlich nicht mehr installiert. Ach Gott, oh Gott. So, wie dem auch sei. Und hat mir dann direkt so ein paar, wie das immer so ist, ne, Anfang erstmal schön irgendwie so Leiste gezerrt und dann irgendwie noch Knie vermatscht. Dann habe ich, also was ich damit sagen will, ich habe in der letzten Saison keine Spiele mehr gemacht. Und heute habe ich mein erstes Spiel gemacht. Testspiel gegen FC Stern 1900 oder so. Ja. 1-4 haben wir übrigens verloren. Aber das Ergebnis täuscht ein bisschen, weil das war eigentlich eine relativ ausgeglichene Partie. Das war nur einfach, es war brüllend heiß. Das glaube ich. Ich habe mir auch natürlich direkt einen Sonnenbrand gefahren. Egal. Es gibt eine Kreisklasse C in Berlin. Ja, dann gibt's die noch, dann sind wir nicht in der untersten Spielklasse. Das ist schön. Ja. Yo. Nee, und da habe ich heute mein erstes Spiel gemacht und das ist. Ja, da müsstest du eigentlich hier auch stehen, oder, Herr Brun, oder? Schon. In der Liste. Hier ist eine Mannschaftsnamenliste. Du bist kein Brun dabei. Ich weiß nicht, woraus Fußball.de seine Daten nimmt. Vielleicht Das ist DFB. Ja, dann eventuell, also gemeldet beim DFB bin ich auf jeden Fall. Ja. Es kann auch sein, dass sie das einfach nur aus den Spielberichtsbögen nehmen und da tauche ich noch nicht auf, weil ich habe kein Punktspiel gemacht. Wusstet ihr eigentlich, dass der DFB für die Trainerausbildung eine Software namens Stutterpi verwendet? Weltweit, bundesweit. Ernsthaft? Ja, das haben die sich von uns geholt. Und irgendwie umgebaut und ganz aufwendig. Hat auch 5 Jahre gedauert, bis es lief. Ist auch grün statt blau, aber immerhin wird es da für die Trainerausbildung verwendet. Das Lernmanagementsystem. Was ich mal mitentwickelt habe, für die es vielleicht noch nicht wissen. Mit verbrochen, habe ich eher gehört, oder? Ja, jetzt wird es richtig schön. Wir hatten gerade ein Wochenende und jetzt wird es wirklich schön. Versprochen. Jetzt wird's schön. Okay. Jetzt wird es schön. Aber das ist ein anderes Thema. So, ja, haben wir noch was zu Fußball? Ja, nächste Woche halt zur Union das erste Mal im Stadion. Ja. Mit den halben Wikigeeks. Nee, mit allen Wikigeeks fast. Nee, ja, mit den Göttingern aber nicht. Ja, nicht mit den Göttingern, genau. Ja. Denn Ralf und Claudia kommen auch das erste Mal mit. So. So, und dann können wir jetzt langsam das Thema abschließen, dieser Vorberichterstattung. Und zwar haben wir jetzt Aufkleber. Ich weiß nicht, ihr habt schon verzittert? Wir haben jetzt so formschöne in A7 Anycast-Aufkleber. Und da wir A7, jetzt muss ich im Gedanken A4 einmal falten, nochmal falten, nochmal falten und da habe ich mich verloren. Ja, das ist, ich glaube, ja, die sind da so handlich, die sind sehr handlich, ja. Also einfach gucken. Und wir haben uns jetzt mal gedacht, wir haben halt irgendwie, glaube ich, 1000 Stück oder 2000, also viele. Was, wie viele waren das denn jetzt wirklich? Also, waren das 1000 oder 2000? Die Fächer. Ja, die Fächer. Meinst du, ich zähle das jetzt, oder was? Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 1000 haben bestellt. Ja? So wie 1000. Es sind auf jeden Fall viele, es sind auf jeden Fall genug. So, und wir haben uns ergänzen, das ist ein Viertel einer Postkarte. Ja, sehr schön. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Ja, genau. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Genau. 2 Fußballfelder oder ein Drittel Saarland. Ja. Und dachten uns, die müssen wir unter das Volk bringen und sagen einfach ganz einfach, ja, die ersten 10 Leute, die sich im Kommentarbereich melden, den schicken wir mal so ein Brieflein mit Dingern. Ja, ich habe mir das gerade überlegt. Das ist gar nicht so eine gute Idee. Wieso? Weil dann müssen wir die ja aktiv anschreiben und nach ihrer Adresse fragen. Das mache ich. Das macht doch nur Arbeit. Ja, und? Na gut. Wenn du willst. Was wäre deine Idee gewesen? Ich finde halt frankierter Rückumschlag immer so assisch. Das wäre die Alternative gewesen. Schade, dass es keinen Service gibt, der einfach irgendwas entgegennimmt und dann umwandelt in normale Postadressen, die man selbst hinterlegt hat. Ach so, ja. Das ist eine Idee, oder? Ja. Aber gibt's halt nicht. Ja, macht einfach, die ersten 10 Kommentatoren kriegen auf diese Folge, also nicht auf irgendeine Folge, sondern auf diese Folge, auf die 52, kriegen, vielleicht bin ich auch erstmal die ersten 10, mal gucken, vielleicht kriegen wir eh alle unter. Nämlich auch welche? Du kriegst auch welche, siehst du? Okay, gut. Du kriegst auch welche. Ja, klar. Wir haben ja. Genau. Da kann man ja. Also, ne? So. Nächstes Thema, oder? Ich muss ja Kapitelmarken noch setzen. Haha, nee, oder? Muss ich? Ja, wenn du da jetzt schon dran hängst, dann machst du das auch mal. Dann kann ich hier nebenher surfen, das ist doch schön. Ja, aber ich bin nicht so Wahrheit. Warte, ich habe mich jetzt in ganzen Fenstern verloren hier. Also, ich muss Kapitelmarke setzen und Soundboard betätigen. Mhm. War auf Dennis auch keine Staubabdeckung drauf, dass er so eingestaubt ist, was das angeht? Ja, ich weiß nicht. Es ist 2 Monate eingerostet. Naja, machen wir mal. Das Imperium informiert. So. Die Wir müssen 2 Monate nachholen, Spezialausgabe. Oh, da fällt mir ein, ich wollte noch eins hinzufügen. Ja. Ah. Hier ist doch gut. Kann ich doch. Wir sind ja unser Podcast gegen Privatisierung auch. Unser Lieblingsbundesrechnungshof hat jetzt festgestellt, naja, privat gebaute Autobahnen, also in diesem ÖPP oder PP, Public, also PPP, also Public-Private Partnership oder öffentliche Private. Ja, oder? Die deutsche Variante ist ÖPP. Also die englische ist halt. Wie eine rechte Partei. Nee, ist das die nicht die ÖPV? Nee, oder? Die ÖPD? Nee, egal. Jedenfalls, ja, hat gesagt, naja, privat finanzierter Autobahnausbau ist deutlich teurer als öffentliche Projekte. Wie kann das nur passieren? Wie kann das nur passieren? Wie funktioniert dieses ÖPPV beim Autobahnausbau? Ganz einfach. Private, meistens so eine Gemeinschaft von Baufirmen, baut einen Autobahnabschnitt und kriegt dafür für 30 Jahre alle Mauteinnahmen abzüglich irgendwas geschenkt. Genau, das ist so die gängige Praxis. Ja. Das muss nicht so sein, man kann das auch anders machen. Also es gab schon früher in Hessen Versuche, wo man einfach gesagt hat, ihr macht das mal und dann bekommt ihr sozusagen runtergerechnet auf die Strecke, die ihr gemacht habt, die Teilsteuereinnahmen, die uns dazu kommen und so. Also Miete quasi. Ja, genau. Staat mietet Autobahnen von Betreiber. Genau, aber halt nur für so und so viele Jahre. Dann genau. Ja, ja. Ja, ist halt logisch, dass wenn du halt halbwegs, also wenn du das Geld nicht zum offenen Fenster herauswirfst, dann muss es ja immer teurer sein, weil natürlich die halt Gewinn machen müssen. Ja. Ja, und das heißt, halt, es kommt auf die normalen Baukosten, die beim Privaten oder beim Öffentlichen immer gleich sind. Und ja, gut, man kann jetzt natürlich mit dem alten Dings kommen, na, der Staat macht immer alles, die kündert nicht und die verbrennen Geld und sind so ineffizient und bla. Ja, aber selbst wenn, sozusagen, muss die Ineffizienz ja erstmal sehr groß sein, damit sich das lohnt, weil du auf der anderen Seite den Gewinn hast, der dagegen steht. Genau. Und die. Ist ja eigentlich, was da so für Margen angenommen werden, weil was hat so eine Firma für eine Marge? Die will auch 10-20% rausholen, oder? Gar keine Ahnung. Marge ist nicht gleich die Rendite, das ist schon klar, aber sagen wir doch. Also. 10% sind vielleicht nicht irgendwie unbedingt unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, also vielleicht 10, 15, 20%, so, wo man. Ich meine, das kommt ja auch immer drauf an. Ne? Das sind jetzt ja nicht, das machen jetzt ja nicht immer so Riesenkonzerne, sind ja auch durchaus auch kleinere Unternehmen daran beteiligt, die dann halt unter Umständen als Subunternehmer, aber auch so beauftragt werden. Das wird ja dann auch ganz gerne gemacht, um halt die lokale Wirtschaft dann zu fördern, so ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei denen die Renditeerwartung so hoch ist. Ich weiß nicht, jedenfalls ist es. Aber es ist alles Spekulation, ich habe keine Ahnung. Ja, und zwar ist es einfach 28% teurer beim Ausbau der A1 gewesen, das von Bremen nach Buchholz. Also so ein Bundesverkehrsministerium hat gesagt, naja, dieses ÖPP wird uns das 40% billiger machen. Wahrheit ist 28% teurer. So, dafür hättest du noch ein Stückchen mehr Autobahn umbuddeln können für den Preis. Das könnten ja fast dann auch die 28% Rendite sein, mal ganz blauäugig Milchmädchen. Nee, abgerechnet. Nicht ganz, weil beim anderen Projekt, bei der A4, war es tatsächlich ein Minus von 12,4%, was es teurer gemacht hat. Deswegen. Aber klar, das ist es halt. Ja, aber es ist halt, ne, das sind halt die Kosten, wenn du jetzt, das ist halt dieser ich möchte keine Schulden aufnehmen, Fetisch, der irgendwie entstanden ist. Das zahlst du halt nachher alles drauf. Ja. Ja. Dann in den Kosten. Das ist ja, ich kann das halt das Auto halt direkt jetzt bezahlen von der Kohle, die ich rumliegen habe. Ja. Oder ich zahle was an und dann mache ich den Rest über einen Kredit, da zahle ich halt die Zinsen, zahle ich halt drauf. Genau. Und sowas muss man Zinsen halt ist lustigerweise das. Als Zinsen verbuchen und das ist dann halt auf Dauer einfach teurer. Das ist einfach eine extrem kurzsichtige Politik. Und ich meine, ich kann das ja verstehen, dass man einen ausgeglichenen Haushalt erreichen will und dass man auch versuchen will, ein bisschen Schuldenlast zu tilgen, um einfach in Zeiten, wo die Steuereinnahmen nicht ganz so hoch sind, nicht so viele Zinsen zurück, Zinszahlungen zu haben und einfach ein bisschen Luft, ein bisschen mehr Luft im Haushalt zu haben, um besser atmen zu können und nicht sofort sozialen Kahlschlag zu machen oder andere Sachen irgendwie nicht mehr zu finanzieren. Nur gerade jetzt ist es ja noch besonders lächerlich, weil wir kriegen das Geld ja teilweise draufgezahlt dafür, dass wir wer dem Staat, gerade dem deutschen Staat Geld leiht, eine Zeit lang so gerade drauf bezahlt. Genau. Und das muss ja nicht mal drauf bezahlt sein, sondern alles, sozusagen jeder Zinssatz, der unterhalb der Inflationsrate liegt, ist für uns kostenlos. Ja, nicht nur kostenlos, sondern auf Dauer sozusagen bauen wir damit sozusagen auch noch Schulden ab. Also es ist halt völlig, völlig bizarr, jetzt kein Geld in die Hand zu nehmen, um einfach mal hier die ganzen Autobahnen und sonst was mal Grund zu sanieren für 100 Milliarden oder was weiß ich. Weil jetzt ist halt so billig, wie es halt einfach Jahrzehnte nicht mehr sein wird. Genau. Aber hey, Leute denken, dass öffentliche Schulden gleich private Schulden seien. Egal. Das ist wahrscheinlich auch nicht nur so, möglicherweise auch noch so, dass die Firmen natürlich auch sehr gut darauf drängen, das zu tun. Da ist, glaube ich, auch noch durchaus Lobbyismus im Spiel. Ja, klar. Mach das mal schön, lass mal von uns bauen. Ich meine, Uni Göttingen hat ja auch einen halben Campus jetzt, die Neubauten der letzten Jahre, einfach von einer Firma von Hochtief, glaube ich, ÖPP bauen lassen. Ja. Und da glaube ich, da zahlt man extrem drauf, dieses, wir verscherbeln unser Gebäude und mieten es zurück, bla. Genau, dieses Sale-and-Lease-Back-Verfahren, die dann über... Klingt auch schon so falsch. Also wirklich. Ja, genau. Borussia Dortmund ist daran ja fast pleite gegangen. Die haben ja mal ihr Stadion verkauft und dann zurückgeleased für 7 Millionen Euro im Jahr oder so. Und dann haben halt über Jahre mit Champions League geplant und haben sie nicht geschafft und dann war auf irgendwie die Kohle knapp und dann sind die so knapp an der Pleite vorbeigeschrammt. Wäre da nicht ein Uli Hoeneß gewesen. Wo sowas auch oft passiert, das ist sogar gar nicht so falsch, was du sagst, Dennis. Ja, ich weiß. Nee, aber wo das auch oft passiert und was eigentlich noch, was ich noch ein bisschen erschreckender finde als so Autobahnen, also um es mal ganz pointiert zu sagen, selbst wenn wir privat betriebene Autobahnen hätten, könnte man immer noch auf denen irgendwie anständig fahren und da kommt sozusagen, da geht's nicht so in erster Linie direkt um Menschenleben. Auf der anderen Seite, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, machen das viele Pflegeeinrichtungen, wo die AWO zum Beispiel Träger ist. Die können sich einfach nicht leisten, Altenheime, Pflegeheime auf den neuesten Stand zu bringen oder Neues einfach hinzustellen, wo mehr Alte sind auf dem Land. Und zum Beispiel habe ich das mal in Norden so eine Führung mitgemacht im Alten- und Pflegeheim. Die hatten einfach gar keine andere Wahl. Entweder wir lassen uns jetzt sozusagen den Neubau sponsern und leasen das zurück oder es gibt keinen Neubau. Ja, weil einfach das Funding auch des Landes und der Pflegekasse halt nicht da ist. Total beschissen. Alles. Ja. Und das fällt uns halt wieder auf die Füße, weil wir nachher, irgendjemand muss es halt bezahlen. Ja, das müssen halt die Leute machen, die halt dann Pflegeheime nutzen. Ja. So, weil sonst kommt dafür keiner auf, außer so ein bisschen so ein geringer Satz. Das ist in der Pflege sowieso total bizarr. Du brauchst irgendwie um den vollen Refinanzierungssatz vom Land Niedersachsen zu bekommen, zumindest war es damals noch so, da war es noch schwarz-gelb. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt was getan hat. Das bezweifle ich aber. Da war es so, dass du irgendwie 97% oder 98% Auslastung der Betten brauchtest. Das Thema hatten wir schon mal. Ja, und das geht gar nicht. Ja, weil... Ja, weil wenn du vorstellst, du hast irgendwie... du hast 100 Betten. Ja. Ja. Und... dann kommt, also alte Leute verletzen sich, dann kommen die halt mal, sind die halt mal 3 Monate im Krankenhaus und du kannst das Bett ja nicht neu vergeben, einfach so. Ja, weil dann können ja sofort wieder, also können ja demnächst wiederkommen. Genau, so, du kannst ja nicht sagen, ja, alles klar, dein Bett wird jetzt, dein Zimmer wird, wir räumen das mal, halt, das wird neu vergeben, so, ja, du, das ist dein Platz, ist so ein Alters- und wir gucken mal, vielleicht haben wir ja einen Platz, wenn du wieder gesund bist. Ja, also oder, ein Altersheim, oder auch, so ein Altersheim ist halt nicht Ryanair, wo du überbuchen kannst. Ja, genau, oder auch Leute sterben auch einfach mal und dann haben die haben ja nicht alle Einzelzimmer und sind hier irgendwie hochwohlgeboren und haben sich da so, haben dann so eine eigene Hütte, sondern die haben dann teilen sich dann auch vielleicht einen Raum und dann passiert das in teilweise in Einrichtungen, um halt diese Höhe zu erreichen. Nachts stirbt jemand, vormittags wird sauber gemacht, nachmittags kriegt der Mensch, der da lebt, einfach einen neuen dahingesetzt. So. Ganz zu schweigen von der Familie, ja, die da noch irgendwie vielleicht die Sachen rausholen will und so und erstmal einfach 2-3 Tage braucht, um irgendwie klarzukommen. Ja, das ist abartig. Also, ja. Egal. Nochmal eine Frage zu diesem ÖPP-Zeug. Hat nicht mal irgendjemand darüber nachgedacht, dass der Staat sich einfach mal eine Baufirma gründet? Ich meine, weil hier steht jetzt im Artikel, den wir ja verlinkt haben, dass die Firmen bessere Kredite bekommen, günstige Kredite. Aber wenn ich jetzt einfach eine Firma mal gründen würde im Staatsbesitz, die einfach alles baut, müsste sie eigentlich Du hast es falsch verstanden. Die Firmen haben höhere Finanzierungskosten als der Staat. Oh, ja. Na gut. Aber weil der Staat kriegt gerade Geld nachgeworfen. Okay, dann nehme ich das. Selbst, selbst in Zeiten, wo er es nicht nachgeworfen bekommt, kriegt es immer noch billiger als jedes Unternehmen. Und es bleibt ja immer noch das Ding, selbst wenn der Staat es teurer kriegen würde, das Geld, braucht der Staat halt immer noch keinen Gewinn zu machen. Das Unternehmen muss halt sozusagen ganz notwendigerweise höhere Kosten haben. Das heißt, du musst schon, die müssen so gewaltig effizient sein, damit sich das irgendwie lohnt. Und das ist halt meine Sorge ist halt, dass dann über die 30 Jahre dann diese Effizienz reingeholt wird, indem man, naja, müssen wir jetzt hier irgendwas machen an der Straße? Ach nö, eigentlich nicht, weil wir brauchen ja Gewinn. Ja, okay, das ist natürlich das nächste Ding. Ja. Ja. Man könnte natürlich die Kosten auch als Bauträger so weit drücken, dass man es irgendwie hinkriegt und dann ist man vielleicht sogar noch billiger, als wenn man das irgendwie so in Staatshand ganz normal Auftragsvergabe gemacht hätte. Dazu braucht man ja übrigens gar keine eigenes Bauunternehmen, sondern macht man einfach hier Ausschreibungen. Hier, pass mal auf, Bundesautobahn X, ja, Abschnitt von Kilometer da bis Kilometer so, muss neu gemacht werden. Wer will, mach mal Angebote. Ja. Das ist ja der normale Weg. Naja, klar. Ja. Und ich glaube, selbst die Unternehmen hätten. Also selbst wenn das sozusagen dann mal billiger wäre, könnte es natürlich immer noch sein, dass sie sagen, dann machen wir halt nichts dran. Oder nur halt so das äußerst Notwendige und dann hast du halt Holperpisten nach 10 Jahren für weitere 20. Also. Ja. Wenn wir kommen wir zum nächsten Elend. Unser Lieblingspolitiker, Uwe Schünemann. Wir müssen seine Chronologie des Absturzes nochmal erzählen, um für die Hörer, die nicht regelmäßig uns verfolgen, das zu erklären. Er war Innenminister in Niedersachsen. Dann kam eine Wahl. Die hat Schwarz-Gelb abgelöst. Lustigerweise hat es Uwe Schünemann nicht geschafft, wieder in den Landtag einzuziehen. Ist sogar also deshalb vom Minister direkt zum Nix gestürzt. Also nicht mal auf ein sehr weiches Landtagsmandat. So, weil der Herr was machen möchte, hat er es erst probiert, erst in Hameln-Pyrmont Landrat zu werden, nachdem der damalige Landrat dort erschossen wurde. Ich komme daher. Genau. Ist auch dort. Nachdem er erschossen wurde. Zufall? Zufall? Ich glaube nicht. Mein Vater anwesend im gleichen Gebäude, arbeitet nämlich da. Ernsthaft? Wow. Gruselig. Ja, der war an dem Tag nicht einen Tag weiter, als das passiert ist. Ja. Na gut. Mhm. Jedenfalls ist er auch da auf die Schnauze geflogen. Hat Uwe Schünemann gesagt: Naja, in Niedersachsen werde ich nichts mehr, gehe ich nach NRW und ist nach Höxter gegangen. Höxter liegt in NRW. Das ist aber quasi genau nebenan. Das ist nur einmal den Landkreis. Ja. Einmal die Seite gewechselt und hat probiert, dort Bürgermeister zu werden. Also quasi tiefer kannst du nicht mehr fallen. Also wahrscheinlich noch Ortsrat werden. Auch Bürgermeister von Höxter würde ich machen. Wisst du, ja. Hm. Das ist ja, glaube ich, immer noch irgendwie 15, 16 bestimmt, oder? Irgendwann so eine Stufe. Also schlecht verdienst du nicht, oder? Wie viel Einwohner hat Höxter? Weiß ich nicht. Höxter ist, glaube ich, keine Großstadt. Nee, das nicht. Nee, jetzt gerade offen. Aber das ist einigermaßen... 29.000. Ja, aber es ist einigermaßen Nähe zur Weser. Ja. Kannst irgendwie paddeln gehen. Ja. Also aus den Gesichtspunkten würdest du es machen? Ja, nee, so landschaftlich einfach. Ja. Man ist nicht weit von Ostfriesland entfernt. Naja, jedenfalls Schünemann... Holland ist auch nah. Also Das ist jetzt hier in Höxter... ist auf 42% im ersten Wahlgang gescheitert. Ja. Sehr schön, finde ich. So, jetzt ist die Frage, was probiert er jetzt, glaube ich, Ortsrat zu werden, oder? In irgendeinem in seinem Dorf. Weil war schon eigentlich ein bisschen traurig, oder? Mein Gott, also eigentlich muss man doch irgendwann raffen, dass es vorbei ist, oder? Ja. Ich glaube, das wird er nicht raffen. Ich glaube, der wird jetzt irgendwie 2 Jahre lang freie Wirtschaft, 3 Jahre, 4 Jahre machen und dann irgendwie... Ja, warum hat er es nicht sofort gemacht? Ich glaube, er hat es probiert, hat es nicht geschafft. Das ist meine Vermutung. Weil zwischen... Manchmal zahlt sich Qualität auch aus, ne? Ich meine, das Gegenteil dann nicht. Ich glaube, weil der war ja Innenminister und dann war irgendwie ein paar Monate bevor... Also es war ein halbes Jahr, glaube ich, nachdem erst die Landratsrat kam. Dazwischen hat er versucht, freie Wirtschaft. Hat es nicht geschafft. Ja, aber Innenminister, sag mal, gibt es da nicht irgendwie hier so Hersteller von Schutzbekleidung für Polizei oder so, die noch irgendwie einen Beraterjob springen lassen könnten? Ja, aber da brauchst du Einfluss für, das nicht lohnt. Der hat ja gar keinen Einfluss mehr gehabt. Nee, so hier quasi im Nachhinein. Ich glaube, den so. Wollte in der CDU auch keiner mehr haben. Hast du gut gemacht. Nee, die Unternehmen. Ja, aber selbst, glaube ich, da hat er auch. Da wird die Polizei da aufgerüstet. Ja, aber glaub, da hat explizit keiner profitiert. Ja, doch die Unternehmen, die Schlagstöcke herstellen zum Beispiel. Ja, aber jetzt profitieren sie ja nicht mehr davon. Dass welche Unternehmen stellen eigentlich Schlagstöcke her, fällt mir gerade so ein. Weiß nicht. Kennt jemand so... Das kannst du bestimmt, es gibt doch so Ausschreibungsportale. Wer macht was, oder? Wer macht was? Warte mal, Schlagstöcke. Nee, hier gibt es doch so Produzentensuchmaschinen. Produzenten... Kotte Zeller sehe ich hier. Haben sogar einen Online-Shop. Ach nee, das ist, Entschuldigung, das ist der Online-Shop. Und die verkaufen Ausrüstung für Abenteurer. Zum Beispiel Schlagstöcke, ja klar. Und zwar sogar richtig viele. Ah, der gute Teleskop-Schlagstock, 16 Zoll. Und mit, zwar, es gibt dann hier mit den Handschlaufe. Oh, es gibt den polizeibedarf-duckdust.de. Da kann man auch verschiedene Schlagstöcke kaufen. Oh Gott. Die man kann auch direkt auf schlagstöcke.de gehen, da auf K++ Security. Es gibt auch die COP GmbH. Oh, sorry, ich klippe, also aber. COP. Kaufen. Die COP. Verkaufen lustige Dinge nein. hier ein. Sorry. COP Trademark GmbH. Ja, ja. Ach du Scheiße. Genau, also es ist schön, dass Trademark mit in die Firma übernommen. Ja. Und sich dann eintragen lassen im Handelsregister. Das ist genauso in MacPom, gibt es auch irgendeinen Landkreis, der hat sich irgendwie neu von mir zusammengeschlossen oder so. Ja. Und da gab es einen neuen Namen und die haben das dann eingereicht beim Land Mecklenburg-Vorpommern, beim Innenministerium oder wo das hin muss, und haben dann hingeschrieben, der Landkreis soll heißen Landkreis so und so. Mit dem Ergebnis, dass der jetzt Landkreis so und so heißt. Ernsthaft? Ja, also es ist schon ein paar Jahre her, gab es immer mal extra drei. Ja. Wie schön. Genau. Die haben halt einfach, ne, da warst du so Spalter, wie soll es denn heißen? Ja, und dann gibst du halt einfach nur ein, was weiß ich, Nordwest-Mecklenburg oder so. Ja, und da haben die, haben die halt Landkreis Nordwest-Mecklenburg eingetragen. Und der Beamte hat das direkt in die Urkunde übernommen. Ja, genau, zack, Stempel drauf, gut ist. Übrigens, bei K++ Security gibt es das perfekte Produkt, für das sich Schünemann als CEO wählen lassen könnte, nämlich Fake TV Plus, das Original für größere Räume. Wie Fake TV? Simuliert einen Fernseher mit circa 12 Leuchtdioden. Ach so, diese, dass man so tut, als wäre man zu Hause Dinger. Genau, das ist jetzt 2,5 mal heller als sein Vorgänger und simuliert damit einen 40 Zoll Fernseher. Das ist geil, ne? Ja, passt doch nur 44,95. Oder ist aber günstiger als ein echter 40 Zoll Fernseher. Genau. Ja. Die du dann während des Urlaubs laufen lassen würdest. Du kannst du so wirklich Polizeistrecke ankommen? Darf man die eigentlich tragen als Zivilist? Weiß ich nicht. Ach, guck an, Kategorie 2. Verkauft dieses Artikel nur nach Legitimierung als Angehöriger bestimmter Berufsgruppen und Zustimmung. Aha. Schlagstöcke und Zubehör. Das darf tatsächlich nur von Polizisten gekauft werden. Ach, lustig. Starre Tonfass, MES, RMS. Was? Steht hier. Ich lese nur vor. Egal, wir müssen jetzt weiterkommen im Thema. Aber da steht gar kein Hersteller. Ach, das ist von COP. Ach, die stellen das selber her. Du meinst COP im Sinne von COP-Verlag? Nee, mit COP. Ach so. Wie der Polizist. Ach so, COP. Guck mal, da gibt es ja auch noch das Premium-Modell von Monat Nock aus Polycarbonat für 80 Euro. Nicht schlecht. Egal, wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab. Apropos Namen. Die FDP denkt dann über einen neuen Namen nach. Stimmt doch gar nicht. Doch, stimmt doch. Wurde doch direkt danach dementiert. Das stünde gar nicht zur Debatte, hat der hier. Nee, da steht im Intro, der Vorsitzende Christian Lehner sagt, es gäbe keine Denkverbote. Ja, genau. Und später hat er gesagt, nee, Namen, also das machen wir nicht. Ach so, weil dann ist es die Lächerlichkeit um die Ohren geflogen. Ja, ja. Ich bin verwirrt, es gibt bei dieser Firma, bei der ich die ganze Zeit bin, einen Schmeißer-Tech-Pen, einen Kugelschreiber, oder der für den Einsatz als zur Selbstverteidigung geeignet ist, aus hochwertigem Aluminium gefertigt. So einer wie was bei James Bond? Ja, scheinbar. So russische Agenten Giftpfeil in Kugelschreiber? ja, ist zumindest zum irgendwie schlimme Sachen mitmachen durchhauen. Ich habe mal so eine Doku auf Phoenix gesehen. Ich meine, Phoenix war es. Und da ging es um Agentenfälle in Deutschland. So auch, und auch Agentenmorde und so. Okay. Und es ist mal vorgekommen, dass so ein Typ, der wurde mit Rezin vergiftet. Nicht zu verwechseln mit Rizinusöl, sondern Rezin heißt das. Das kennen wir aus Breaking Bad sogar. Können sein. Ja, da wurde auch ein Typ vergiftet mit. Ja, und das macht halt irgendwie tot, wenn du nicht ganz schnell merkst, was es war. Ja. So, und ich weiß gar nicht, ob der gestorben ist oder ob der das überlebt hat. Ich meine, der wäre gestorben. Aber er konnte sich wohl nicht erklären, wie das passiert sei. Das einzige Eigenartige, was ihm wohl aufgefallen sei, hat er dann irgendwie im Krankenhaus gesagt, sei, dass er auf einer Brücke jemandem entgegenkam, der mit seinem Regenschirm sein Bein berührt hat. Ja, damit ist die Sache erklärt. Ja, genau. Und dann hat er wahrscheinlich unten irgendwie so völlig verrückt. In Deutschland passiert irgendwie in den, weiß nicht, 70ern oder was. Ich glaube, die haben sich, also so wie ich verstanden habe, in Berlin haben sich, glaube ich, gegenseitig alle Agenten rum. Total verrückt. Ja. Wollen wir noch was zur FDP sagen? Ich habe keine lustigen Vorschläge, deswegen wollte ich eigentlich nur erwähnt haben. Bei der FDP. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Aber wir können mal. Ja. Aber hier, wo wir bei der FDP sind, können wir eine Überleitung mal machen. Früher sagte man ja Schwampel, das fand ich ja viel schöner. Heute sagt man ja Jamaika-Koalition. Nee, Schwampel. Schwampel ist immer die Schwampel. Schwampel von schwarzer Ampel. Apropos Jamaika. Jamaika kennt ihr ja? So ein Land? Ist es Karibik noch? Ich glaube ja, ne? Sag mal jemand was. Das kann sein. Jamaika? Karibik? Klar. Weiß es nicht. Ein Inselstaat in der Karibik, genau, so. Und eigentlich nur bekannt für irgendwie so blau Wasser, weiße Strände, Touristengegenden. Und wenn man ins Land fährt, kann das ein bisschen gefährlicher werden, weil arme Menschen. Weil Jamaika auch mit der Bobfahrermannschaft und dem Film? Genau. Und die haben dann irgendwann mal zu den Winterspielen eine Bob-Mannschaft. Das schicken sie auch immer noch zu Olympischen Winterspielen. Also den Vierer-Bob gab es, ich glaube, letztes Mal nicht, sondern nur einen Zweier-Bob haben sie noch finanziert bekommen. Und jetzt macht Jamaika sozusagen, knüpft an das an. Und Jamaika wird zu den nächsten Olympischen Winterspielen, die wann eigentlich jetzt sind? Warte mal, jetzt haben wir... Es war dieses Jahr war in Sochi. Genau, dann also in 4 Jahren. Ich meine, irgendwo in Asien. Und zwar werden sie dahin ihre Eishockey-Nationalmannschaft entsenden. Sind das die Bobfahrer und Freunde oder was ist das? Nee. Das ist wohl, also die haben wohl tatsächlich irgendwann angefangen, YouTube-Video haben wir auch verlinkt. Pyeongchang, Südkorea, 2018. Ach ja, genau. Das ist das, was so klingt wie Pyongyang, aber es ist nicht Pyongyang. Ja, genau. Okay. Pyeongchang. Ja. Genau, nee, die haben wohl da richtig so einen Eishockeyverband gegründet und dann haben die irgendwie angefangen, Eishockey zu spielen und jetzt. Ja. Na gut, aber man muss natürlich auch sagen, ist ja auch, Eishockey ist ja auch in der Halle. Ja. Und nicht mehr so wie früher in Russland auf dem Teich. Tja. So. Und das, die schockierende Meldung dann zuerst, die fand ich, wobei ich das Kartoffelkartell schlimmer fand, ehrlich gesagt. Das Wurstkartell. 338 Millionen Euro Strafe. Sag mal, warum wird hier eigentlich um 22 Uhr noch in deinem Hof musiziert? Weil das ein hipper Kiez ist. Okay, bitteschön. Ja. Ja, Wurstkartell, finde ich lustig. Also, ich fand... Das war jetzt nur das zweitteuerste Ding, ne, dieses Jahr. Die Strafe für das Wurstkartell. Es gab ja noch eins. Ja, für das Bierkartell. Genau. Mit 340 noch ein bisschen höher. Ist genau. Schon nicht schlecht. Nee, Zementindustrie war höher, 2003. Ja, aber dieses Jahr. Also dieses Jahr gab es schon 340 für die Bierindustrie und 338 für die Wurst. Und das Jahr ist noch nicht ganz rum. Ja. Ich fand letztes Jahr die Kartoffel, dass wir am Kartoffelpreis beschissen worden. Was mir nicht aufgefallen ist, aber scheinbar ja. Wir wurden beim Kartoffelpreis beschissen. Sehr schön. Was machen die bei der Kartellbehörde? Aufmerksam. Jetzt gemütlich alle Industrien nacheinander durch, so. Na, die warten halt auf Tipps. Das ist die Nummer. Die warten halt auch drauf, dass einer auspackt und sich dafür eine Amnestie holt. Und die warten halt auf Hinweise. Also gibt's das? Ja, klar. Ich glaube, beim Bierkartell war es so. Bekannt, also ja, diese Kronzeugenparagrafen, genau, muss es dann ja extra geben. Die gibt es im Wettbewerbsrecht, ja. Okay, alles klar. Nee, ich kenne das halt nur aus dem Betäubungsmittelrecht, da hat man das irgendwann mal eingeführt. Also es war auch bei Stahl und so, es war jedes Mal immer, dass ein Unternehmen gesagt hat, hier, wir möchten einen reinen Tisch machen, das sind unsere Fakten. Ach so, fürs Unternehmen dann, okay, genau, alles klar. Hm, ja, okay. Nee, weil für Einzelpersonen gibt es das nämlich auch heiß diskutiert. Nee, es geht tatsächlich um Unternehmen dann in dem Fall. Und so, Toastkartell. Hier das mit dem Eishockey, ne, kam natürlich mal wieder von Wally, der hier auch schon mal zu Gast war. Ja. Und wir über Eishockey gesprochen haben. So, können wir jetzt eigentlich das Thema abschließen, weil sonst war ja nichts die zwei Monate. Ich glaube, du bist die eine Meldung ein bisschen übersprungen. Welche üben? Eine Meldung? Dritte. Vierte. Wir haben keine Meldung übersprungen. Da ist ja keine. Welche denn? Na? Die FDP haben wir doch nur angerissen, ne? Ja, aber das war ja nichts mehr zum Anreißen. Na gut, okay. Das war ja eine Ente, auf die Dennis da hier reingefallen ist. Nee, also die haben sich ja wohl da irgendwie rausgefunden aus dem Ding. Ja. Es war ja keine Ente, sondern die so, haben einfach. Sonst war ja nichts. Ich würde sagen, Dennis, dann ist jetzt die Zeit gekommen. Ja, da können wir auch mal Pizza bestellen. Sollen wir Pizza bestellen? Ja. Könnt ihr mal Pizza bestellen und ich erzähle ein bisschen, oder? Ja, ich habe nämlich, kannst du gleich machen. Obwohl, nee, wir wollen ja eigentlich auch die Hörer durchs, wir wollen ja auch Live-Tracking benutzen. Mach das doch mal an dem Rechner, dass wir das so groß auf dem Bildschirm sehen können. Also zumindest Dennis. Ja, dann kann ich das mal, das hier abstellen. Ich nehme mal die Füße vom Tisch. Dann ist, ja. Ich wollte nicht streamen, dieses Live-Tracking. Ach, da bin ich wieder weg. Ja, die URL können wir gleich posten. Mit Newstream. Nee, wir können die URL posten, da kann jeder drauf gucken. Ach so, okay, cool. Ja, ah, guck mal hier, das ist jetzt mal. Ohne Account? Was denn? Dann kann ich auch zugucken. Ja, kann man ohne Account zugucken. Jetzt gucken wir, filtern wir erstmal direkt. Und zwar wollen wir, worauf hast du denn Bock? Auf Pizza? Du wolltest Pizza bestellen. Ja, Pizza. Machen wir erstmal Live-Tracking und Pizza. Pizza, Pizza, Pista und nach sortieren nach die Besten. Man muss auch was sagen, was schnell ist. Schnell ist? Ja, Asiahaus 21. Du willst vom Asiahaus Pizza bestellen. Ja, ist Boxenhagener Straße. Das wäre schnell. Die haben auch Pizza, oder? Nee, haben sie nicht. Wieso wird das denn in der Filterung angezeigt? Pizza, achso, Pasta. Ah, okay, das erklärt's. Nix mit Live-Tracking. Ist ja schade. Macht ja keinen Spaß. Da unten. Nee, zu, haben zu. Ja, das ist ja blöd. Haben alle kein Live-Tracking? Also was gibt's für zwei Lokale, habe ich da doch gesehen. Asiahausen ganz oben war? Natlong Restaurant. Achso, auch so ein Asia-Ding. Sushi. Ja. Sushi-Pasta. Sushi und Pasta, was ist denn eigentlich los? Was ist denn in dieser Welt? Ja, asiatisch ist gerade hot. Ja, es gibt nichts sonst mit Live-Tracking. Was ist hier? Da ist doch Live-Tracking überall noch. Beide zu? Achso. Ja, ist nix. Ist nichts mit Live-Tracking. Keine Ergebnisse für Pizza, Pasta und Live-Tracking. Aha, das erklärt's. Ja, aber was ist denn mit, hat Joey sowas denn nicht? Nee. Oder geh mal auf lieferheld.de oder so. Haben die auch sowas? Ja. Ach, boah, das geht jetzt ein bisschen, auch, ne? Das bei Lieferheld da, direkt meine Dings da eingestellt ist, meine Adresse. Ja, okay, wir suchen mal, dann kann Cornelius ja tatsächlich mal erzählen. Dennis, ihr. Denkt da ja nur an die Hörer. Warte mal, ja, wir denken. Ja, auch so ein halber Hörer hier. Denken ja auch immer an die Hörer. Dennis? Ja. Kapitelmarke? Habe ich doch schon gesetzt. Jetzt für Finnland? Nee, noch nicht. Finnland. Ja, dann setz einfach. Was war denn? M? Ja, M. Ha! So, du darfst. Genau. Ja, ich war in Finnland im Urlaub, weil ich wollte mal meine übliche Spanien-Tradition oder Südland-Tradition mal so ein bisschen durchbrechen und was anderes sehen. Und da ich ja letztes Jahr schon eine Woche in Helsinki war und das Licht gesehen habe, also das Midsommerlicht, und es ziemlich großartig war, wobei ich es nur einen Abend so wirklich erlebt habe, also für die, die es nicht wissen, es wird dann einfach mal nicht dunkel im Sommer. Tatsächlich haben mich Menschen gefragt, ob ich es denn erlebt habe, wie das denn so ist, wenn es nicht hell wird. Und ich weiß nicht, habe ich nicht erlebt, ich war im Sommer da. Wollte ich das Licht auf jeden Fall nochmal so richtig sehen. Also im Winter, also im Sommer geht die Sonne nicht unter? Genau, und im Winter geht es nicht auf. Ja. Genau, das ist wie bei uns, nur extremer. Im Sommer immer hell und im Winter immer dunkel. Das ist ja krass. Hm. Ja, und je weiter man im Norden ist, desto stärker ist das dann entsprechend. So, wenn man dann so in Mittelfinnland ist oder dann Richtung Lappland, dann ist es, glaube ich, von Anfang Juni bis Mitte Juli oder Mitte, also so einen Monat ungefähr oder noch ein bisschen länger, ist es komplett durchgehend hell. Und natürlich die Zeit darum, da fühlt sich das dann auch fast genauso an, weil es halt dann die ganze Nacht dämmert. Dann ist es ja immer noch nicht dunkel, sondern es ist immer noch ziemlich hell. Also effektiv kann man von, weiß ich jetzt nicht, vielleicht Ende Mai oder so bis Ende Juli, Anfang August, wenn man ganz im Norden ist, quasi immer Licht haben. Ja. Und das fand ich ja schon letztes Jahr total super, weil ich irgendwie gerne auch bei Licht schlafe und überhaupt gar kein Problem habe, wenn es Mondlicht scheint. Ich finde das sogar total angenehm und irgendwie klingt es blöd, wenn ich sage belebend. Ich schlafe trotzdem total gut, wenn es nachts hell ist, aber ich mag das halt. Und da ich Finnland ja auch sowieso immer schon ganz nett fand, aber erst letztes Jahr zum ersten Mal da war, es ist doch alles ganz, ganz nett und offen und auch relativ modern und so, wollte ich mal so das ganze Land sehen. Und wir haben da eine Rundreise gemacht. Aber darf ich noch mal kurz einhaken? 12 Tage lang. Darf ich noch mal einhaken? Mhm. Ich hatte ja, als ich auf dem Kongress war, auch die Situation, dass eigentlich 3 Tage lang durchgängig hell war, weil ich in dem Gebäude war und da immer Licht schien. Verliert man das Zeitgefühl irgendwann oder geht das noch? Doch, das verliert man. Also man muss sich tatsächlich irgendwann zwingen, so mal ins Bett zu gehen. Weil so ein Tag fängt halt irgendwann morgens um 9 oder 10 an, wenn man dann aufwacht oder vielleicht auch ein bisschen früher. Und man fährt relativ lange und macht noch was und fährt noch mal ein Stückchen und noch eine Stadt und noch was. Und irgendwann so, jetzt ist da doch langsam mal 10, 11, wir sollten uns mal eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Dann baust du das Zelt auf und es ist immer noch hell. Und irgendwann guckt man auf die Uhr und stellt fest, jetzt ist es 2:30, jetzt müsste man aber doch endlich mal langsam schlafen gehen. Aber es ist, auch wenn es vom Gefühl her nicht so ist. Und Sinne hell, also hell im Sinne von wirklich taghell oder? Oder also merkt jetzt nicht man? Ja, es ist ich versuche mir das gerade vorzustellen. Schwer zu beschreiben. Es ist ordentlich hell. Es ist jetzt nicht so gleißend hell. Es ist nicht so, dass die Sonne irgendwie im Himmel steht und du hast schon sehr, sehr lange Schatten, weil die Sonne ja flach am Himmel steht. Dadurch fühlt es sich schon anders an und natürlich ist es dann irgendwie, wenn man im Wald ist, dann ja. Und es ist halt überall Wald, ist es halt schon auch dunkler. Aber es ist halt einfach ordentlich normal hell. Man kann gut irgendwie ein Zelt aufbauen, man sieht alles. Ne? Also so wie so ein kurz bevor es wirklich Dämmerung anfängt, so ein Abend vielleicht. Also super angenehm. Ist das eigentlich ein Gerücht, dass im Winter dann auch die Selbstmordraten da höher sind? Oder stimmt das? Weißt du das? Ich glaube, das ist kein Gerücht, aber ich kann es jetzt nicht beweisen. Ich weiß halt nur, dass auch die Alkoholismusrate sehr hoch ist. Deswegen gibt es auch krasse Vorschriften. Sage ich gleich noch was dazu. Ich meine schon, dass das mit der Dunkelheit dann auch so ein bisschen mit dem Wohlbefinden korreliert. Andererseits ist es ja auch so, dass man damit aufwächst. Ne? Und es ist halt jetzt nicht so ganz fremd für die Leute. Also ich müsste mal nachschauen, weiß ich jetzt nicht konkret. Man muss schon ziemlich viel fahren in dem Land, um was zu sehen. Wir sind 3700 Kilometer gefahren. Eigentlich waren 2000 geplant, aber irgendwie wurde es dann doch mal noch ein bisschen mehr. Irgendwie noch eine kleine Ecke und da nochmal rum. Hattet ihr eine bestimmte Route oder habt ihr einfach gesagt, wir fahren einfach jetzt los? Und es gab einen Ort, das Rovaniemi. Im Norden, da wollten wir hin. Ja. Da wollte ich hin. Und alles dazwischen ist halt so eine Offen gewesen. Es gibt da das Weihnachtsmanndorf. Aber eigentlich nichts so Besonderes. Ist halt so der Einstiegsort nach Lappland. Ist kurz hinter dem Polarkreis und so, glaube ich, der größte, halbwegs größte nördliche Ort. Danach kommt halt nicht mehr viel Großes. Ist so ein bisschen irgendwie so ein Ankerpunkt, wo man einfach dann auch dran lang will. Wenn du sagst gerade Polarkreis. Und der Polarkreis ist kurz, bitte? Ja, wenn du sagst Polarkreis, wie warm? Oder wie kalt? Es war immer angenehm um 20 Grad und als wir dann in den Norden kamen, ja. Da kann man wirklich ja angenehm. Als wir dann hochkamen nach Lappland, wurde es ein bisschen kühler, da waren es vielleicht 15 Grad und nachts dann schon mal irgendwie so 4, 5, 6, aber. Das hört sich nach einem Berliner Frühling an. Ich muss mal kurz eine Verbesserung nachwerfen. Ich habe natürlich wieder einiges durcheinander gebracht. Das war gar nicht in Deutschland, da ging es um Dingsmorde generell. Hier Agentenmorde generell. Ja. Und der hier ist, das war Georgi Markov, wurde hier gerade im Chat übrigens dankender und so. Vanilla Chief hat das hier mal angemerkt. Schriftsteller, der ist in London umgebracht worden. So. Ja. War wohl ein Agent des bulgarischen Geheimdienstes. Egal. Gut. So wirklich viel gefahren, war so ein bisschen. Wir sind auch deswegen viel gefahren, man schon auch, um eine Veränderung zu bekommen, dann ein bisschen länger fahren muss. Und ich bin zwar tatsächlich gewohnt gewesen von den Ländern, wo ich zuvor war, dass sich quasi alle 500 Meter das Land ändert und es wieder eine Stadt gibt oder irgendwas zu gucken. So dicht gepackt ist es dann letztlich doch nicht. Es ist wunderschön, Aber es bleibt dann eben auch eine gewisse Weile irgendwie auf eine Art. Dann gibt es halt die größere Seenlandschaft so im Osten, die wir durchkreuzt haben, wo irgendwie nach dem See noch ein See und so weiter. Also es sind dann einige 100 oder sogar 1000 Seen miteinander verbunden, aber wunderschön alles. Ja, und wir haben dann im Laufe dieser Tour, glaube ich, alle Städte gesehen, die man sehen kann. So von den 10 größten 9 und insgesamt, glaube ich, 30 Städte, also fast alles gesehen. Wir waren in fast allen Landschaften, also Lappland, Seenplatte, an der Ostsee lang gefahren und auch alles Mögliche dazwischen. Und das mit dem Auto. Sehr, sehr schön. Bitte? Das mit dem Auto. Genau, wir hatten einen wunderschönen Golf-Kombi. Wesentlich besser als vom Verleiher vorher versprochen. Wir hatten irgendwie so Astra oder Skoda oder irgendeinen anderen Kram auf meine Anfrage hin mir gesagt, aber es war halt schon ein echt guter Golf-Kombi mit Tempomat und Automatikgetriebe und Bluetooth und allem, was man so braucht und auch ein bisschen PS. Ich hatte im Auto geschlafen, mein Mitbewohner im Zelt. Das war super gemütlich, kann ich sehr empfehlen. Wir hatten am ersten Tag bei IKEA erstmal Matratze, Bettzeug, Kissen, Schlafzeug, Handtücher gekauft. Bei IKEA meint in IKEA in Finnland? Oder genau, wie? Bei Tampere sind wir gelandet. Und da gab es halt dann direkt einen IKEA am Flughafen und haben wir alles eingekauft. Am Flughafen direkt? Eieiei. Ja, so um die Ecke halt jetzt. Ja. Nicht weit vom Flughafen. Ist ja alles dann nicht so weit mit Städten. Aber wenn ich meine Frage zieht jetzt gerade auf die nächste Frage ab. Wie sieht es denn da mit so ÖPNV und Zug aus? Hast du da irgendwie mal das? Ja? Also Busse gibt es sehr viele, sehr gute wohl auch. Zuglinien gibt es auch bis, glaube ich, nach Rovaniemi. Deswegen ist das auch so ein Ankerpunkt, weil danach, glaube ich, Personenverkehr nicht mehr ist, obwohl es da diesen Film gibt, Zugvögel, einmal nach Inari. Aber nach Quellen, die ich gelesen habe, würde danach nicht mehr viel Personenverkehr zu sehen sein, nur noch Güterverkehr. Okay. Vielleicht hat sich das aber auch geändert in den letzten Jahren, dass wir da ein bisschen was eingestellt haben. Ansonsten gibt es schon oft so 1, 2, 3 große Linien, die die Städte verbinden. Keine großen Bahnhöfe meistens, aber das braucht man dann auch nicht. Ja. Also überwiegend Bus. So, ich greife jetzt mal direkt ab, apropos, also Internet, wie sieht es mit Internet aus? Großartig. Wir hatten immer UMTS. Immer UMTS? Auch an der russischen Grenze. Auch an der russischen Grenze, ja. Egal, wo man steht, immer UMTS. In Finnland gibt es sogar 3, oder? Nee, das war, glaube ich, Schweden. Das war, du meinst das mit dem Schwedennetz? Das ist Schweden. Nee, mit 3. Den Anbieter. Ja. Ja. Meinst du mit dem Schwedennetz so ein Netz, ein einziges Netz für alle Anbieter? Weil das hatte ich von Finnland gehört, dass es eigentlich technisch gesehen nur ein einziges Netz gibt, auf dem sich die Anbieter alle einbuchen können und dadurch natürlich wesentlich mehr Geld von Ausbauten. Du bist jetzt gerade von Schweden oder von Finnland? Finnland. Ich habe das von Finnland gehört, aber ich war mir da nicht ganz sicher. Das wollte ich nochmal recherchieren, habe es leider nicht getan. Also du hattest dir einfach vor Ort eine SIM-Karte gekauft oder vorher oder wie? Nee, ich hatte meine normale O2-Karte. Ah. Die sind relativ freundlich geworden, weil man jetzt mit aktuellem Vertrag auch durchaus schon mal so 500 MB einfach dazu bekommt pro Monat im Ausland. Ja. Und dann für 20 Euro weitere 500 MB dazu kaufen kann. Das ist natürlich immer noch relativ teuer im Vergleich zur Karte, die es vor Ort gibt, aber ich finde es ganz gut, einfach mein Telefon weiter zu verwenden, nichts umzustecken und das so durchverwenden zu können. Okay. Und bin dann auch mit 800 Megabyte ganz gut gefahren. Ja. Und wie gesagt, überall, wir standen halt teilweise nachts einfach irgendwo im Wald und sind meistens auch relativ weit rausgefahren, um ruhige Schlafplätzchen zu finden, wo man auch wirklich keinen stört. Man darf natürlich, vielleicht das ist auch nochmal ganz interessant, in allen skandinavischen Ländern einfach draußen übernachten, zelten, campieren. Wenn man das in Deutschland nicht? Nee. Okay. Darf man nicht, also musst du auch mal auf den Campingplatz oder Privatladen, wo es erlaubt ist. Ne? In Finnland halt fragen, ob du da campen darfst. Genau, wenn du kein Ackerland zerstörst und wenn du, glaube ich, gewisse Entfernung zu Wohnhäusern einhältst. Wir haben es halt so gehalten, dass wenn man kein Wohnhaus sieht. Verstehe ich quasi, du darfst quasi auch auf privatem Grund einfach so zählen. Genau. Jedermanns Recht. Hängt auch damit zusammen, dass man auch im Winter, wenn es halt Schnee liegt, macht es irgendwie keinen Sinn, irgendwie zu verbieten, da lang zu gehen, wenn sowieso alles schneebedeckt ist. Deswegen, du darfst halt auch Land kreuzen. Ne? Okay. Und eben auch zelten, außer jemand sagt dann offensichtlich, der möchte das nicht oder du stehst da zu dicht am Haus. Also man würde sich nicht direkt ins Schlafzimmerfenster von einem Finnen mit seinem Zelt stellen dürfen. Finde ich auch klar. Ah, hier, jedermanns Recht, Wikipedia sagt, in allen nordischen Ländern, ausgenommen Dänemark, Schottland sowie in der Schweiz, ist ein gültiges Gewohnheitsrecht. Okay. Ja. Cool. Also es ist sehr schön und dann haben wir halt uns wirklich mal ziemlich weit rausbewegt und überall war eben auch nicht immer voller, aber durchaus brauchbare UMTS-Empfang und man sagte mir, dass es mit LTE genauso wäre. LTE roamt ja noch nicht, deswegen konnte ich das nicht prüfen. Ah, okay. Und apropos, wenn du gerade sprachst von Finnländern oder Finnländinnen. Finninnen und Finnen? Ja, stimmt, das passt es besser. Auf wie viele Menschen trifft man so? Teilweise, also wenn man in den Norden kommt, wenige. Wir hatten irgendwann mal tatsächlich festgestellt, wir haben jetzt mehr Rentiere gesehen als Menschen. Okay. Das ist also, ja. Das heißt, also wenn man, ja, okay, lustig. Im Chat wird gefragt, ob wie schnell das UMTS war, ob das eher so LTE-Niveau war oder Edge. Wobei man dazu sagen muss, O2 begrenzt auf 1 Megabit aktuell im Ausland. Das heißt, so richtig schnell würde man nicht bemerken. Okay. Das ist ein bisschen doof. Komisches Verhalten derzeit. Ja. So. Was hat hier, wie ist das denn so preistechnisch? Also du hast dir wahrscheinlich vor Ort keine SIM-Karte geholt, wenn du sagst, UMTS begrenzt gerade, O2 begrenzt gerade. Genau, also ich habe eine O2 verwendet, das hat mir auch gereicht. Sonst soll, glaube ich, günstig sein. Viele nutzen einfach LTE, pappen sich so einen Sender ans Haus, egal wo sie wohnen, und dann geht das schon. Und es kostet nicht viel. Ein anderer Podcaster, der da lebt, aus Bits und so, der Alexander Olmer, nutzt das halt extrem viel. Ist nicht wohl nicht teuer. Na, ich glaube auch, wenn das, es lohnt sich, glaube ich, gar nicht in Finnland jetzt jedem DSL-Kabel zu legen. Da ist da schon LTE ein Segen. Und da jeder Finne halt auch nochmal ein Landhaus irgendwo hat und sicherlich auch jeder Entscheider irgendwie dann im Sommer über in dem Haus ist, will er da einfach auch LTE haben. Also man hat sich halt selber betroffen davon, ja, okay. Ja. Ja, klar. Wobei es auch leichter auszubauen ist. Die haben sich das sehr leicht gemacht. Die haben einfach so ein Standardsystem von Funkturm, der steht wirklich überall das gleiche Ding. So ein Segmentmast, den man einfach aufeinander stapelt, festzurrt und gut. Und es ist eben auch ein flaches Land, ne? Da hast du nicht so das Problem, das zu versorgen. Dann machst du halt einfach jeden x Kilometer so einen Sender hin, fertig ist. Apropos Preise, wie habt ihr euch versorgt? Wart ihr im normalen Supermarkt? Was gibt's da so? Was kostet das so? Also Supermärkte sind vielleicht einen Tick teurer. Lass es 10-15% sein. Teuer ist natürlich Alkohol. Da zahlst du mal eben für so eine Dose Bier 3 Euro und in der Kneipe 8. Ja. Und das ist noch das billigere Land. Schweden noch teurer, Norwegen noch teurer. Ne? Gerade was Alkohol angeht, aber auch das Grundniveau. Hotels, wir waren 2 Nächte in Hotels, sind schon ein bisschen teurer. Weshalb war der im Hotel? Sich umguckt. Bitte? Weshalb war der im Hotel? Was war das für Nächte? Am letzten Abend, weil wir unsere zur Ausrüstung schon am Wertstoffhof abgegeben hatten. Und wir waren eine Nacht in Turku, da hat sich das nicht angeboten, mitten in der Stadt ein Zelt aufzuschlagen. Wir haben dann in einem Hostel in einem Schiff übernachtet, was irgendwie ganz gut zur Hafenstadt passt und das ein bisschen einfacher gemacht hat. Okay. Irgendwas, ja. Also gab's was Geiles im Supermarkt? Also, ich weiß nicht. Ich finde immer so, wenn man in Belgien in den Supermarkt geht, da wird mir das irgendwie so ganz besonders bewusst, ist, da gibt es halt so viele geile Sachen. So. Und es ist halt völlig normal, dass du halt irgendwie so Känguru-Fleisch kaufen kannst. Und natürlich diverse Sorten Käse und weiß der Geier was. Aber also ich fand eigentlich wenig Besonderes so. Ich glaube, Niederlande und Belgien sind da abgefahrener. Es gibt halt so Kurt-Buller-Zeug, klar, aber das sind im Prinzip auch Fleischwürfel. Ne? Ja. Käseangebot ist ziemlich mau. Wir hatten tatsächlich nach 12 Tagen, und wir haben ja von Käse und Brot und Wurst gelebt, hatten wir, glaube ich, alle Sorten Käse durch, die es üblicherweise gibt. Okay. Es gibt auch keine Käsetheken oder sowas. Es gibt halt eingepackten Käse und der ist so mittelgut. Ne? Das sind vielleicht 10 Sorten im Großen und Ganzen und dann ist man auch durch. Wart ihr in einem Restaurant mal irgendwie? Tatsächlich nicht. Ah, okay. Dann hättest du uns gefragt, was ist denn so das landestypische Essen? Boah, Elch. Gibt es, glaube ich, Rentier. Ja, ich wollte gerade fragen, dann hätte man eigentlich auch mal Elch zu probieren, oder? Ja, haben wir dann irgendwie nicht so gemacht, weiß auch nicht. Mein Privatchat wirft noch einen Lakritz natürlich, klar. Die Finnen stehen total auf Lakritz. Ernsthaft? Und auf Angry Birds. Ja. Angry Birds und Lakritz. Und mir schreibt man noch Piroggen, aber Piroggen gibt es auch in Polen. Ja, Piroggen sind polnisch, wollte ich gerade sagen. Wenn wir die Finnen nicht wegnehmen. Finnisch aber auch. Ja, was haben wir noch gehabt? Ja? Ja, erzähl. Ja, also was dann irgendwie aufgefallen ist, die Städte sind eigentlich ziemlich hässlich, die meisten, weil auch nach dem Krieg erst teilweise wieder aufgebaut. Was mir nicht bewusst war, dass die Deutschen da im Zweiten Weltkrieg, die da wohl eine Front gegen Russland hatten, sehr viel noch zerstört haben bei ihrem Rückzug. Und die Finnen ja auch einen großen Teil ihres Landes dann an Russland verloren haben, nämlich Karelien. Okay. War mir nicht so klar, habe ich dann vor Ort ein bisschen aufgenommen, Geschichte. Sind eben also sehr viele hässliche 60-Jahre-Bauten in Städten. Was aber grundsätzlich schön ist, sind Kirchen und Bibliotheken. Kannst du eigentlich jede Kirche dir angucken? Ja. irgendwie auch nicht so unbedingt alt, vielleicht 100 Jahre, 150 Jahre, vielleicht das Höchste, manchmal nur 50, 20, 10, 5 und meistens ein sehr guter, schöner Mix aus finnischen Stil, ein bisschen was, wer heißt das, Sakrales, aber nicht auf eine pompöse Art, sondern sehr angenehmes Design. Und Bibliotheken ist totaler Hammer, sind eigentlich alle neu, so alle maximal 15 Jahre alt, vielleicht mal 20. Scheinbar hat man einfach komplett übers Land in den letzten Jahren, jeder kleine Ort hat eine architektonisch total ausgereifte, auch große, schöne Bibliothek, wo sehr viele Menschen sitzen und lesen und arbeiten. Also das ist sehr bemerkenswert. Was haben die denn Finnland an Wirtschaft eigentlich so? Ist auch wahrscheinlich auch so eine Dienstleistungsnation, oder? Ja, Holz, ne? Und im Süden halt, um Helsinki, Dienstleistungen, ja. Telefone nicht mehr, Gummistiefel. Aber in der Fläche viel Holz. Ja, okay. Also ich vermute, dass die finden halt, das Wissen halt wichtig ist. Ja, okay. Wie ist denn überhaupt, wo du sagst, die Kirchen sind so hübsch, was sind da so Religionen? Also protestantisch, so wie in den Rest von... Komme ich ein bisschen schwimmen. Ich glaube teilweise auch, es gibt ein bisschen orthodoxe Kirchen, ansonsten glaube ich protestantisch, ja. Ja, okay. Ja, aber das ist irgendwie schon ganz lustig. Ne? Dann sind die Finnen doch eher wieder skandinavisch. Also was mich halt immer so total, was mir so... Ja, weil die finnische Sprache selber ist ja... Genau, so die Sprache ist halt nicht so Ungarn eigentlich? Genau. Ungarisch? Sind beide verwandt? Genau. Ungarisch, Finnisch. Ein sehr lustiger, finde ich halt lustig, habe ich entdeckt in Göttingen, als ich am finnisch-ungarischen Institut vorbeigelatscht bin. Ja. Ugrisch, nicht ungarisch. Genau. Finno-Ugrisch. Ja, mir sei die fehlende Fachbezeichnung verziehen. Ja. Du musst aufpassen, eine Finno-Ugrien hört zu. Ja. Ich bin Poli, ich weiß. Christin heißt es übrigens. Und was ist da jetzt dein Fazit von Finnland? Also ich würde erstmal sagen, auf jeden Fall mal hinfahren und sich das Licht angucken. Ach, stopp mal, Moment. Was denn? Die wichtigste Frage gar nicht gestellt. Wie war das Wetter denn überhaupt? Da habe ich doch gefragt, die Temperatur und so. Also, Temperatur war super angenehm, frühlingshaft. Und wir hatten am ersten Tag massiv Regen. Bis abends dann nicht mehr, konnten wir Zelt aufbauen. Und in der letzten Nacht hat es irgendwie auch geregnet. Dazwischen war mal ein Schauer oder sowas. War sehr kurz, eigentlich trocken. Eigentlich trocken und im Sinne von und klimatisch auch eher trocken wahrscheinlich. Ja, nicht schwül oder sowas, sondern einfach so ein Frühling ja, in Deutschland. Super angenehm. Natürlich, ein Problem sind die Mücken, die aber viel schlimmer gemacht werden, üblicherweise, als man so das dann erlebt. Klar sollte man Mückenschutz mitnehmen, aber effektiv ist es furchtbar nervig, aber nicht schlimm. Also man liest halt teilweise, wenn man sich vorbereitet, Berichte von Menschen, die berichten, dass Mücken irgendwie Hautfetzen aus dem Arm gerissen hätten. Also weiß ich nicht, habe ich nicht erlebt. Ja, apropos wilde Tiere. Wurdet ihr so nachts von Elchen angegriffen oder so? Oder? Nee, nachts gar nichts. Keine Tiere nachts. Wir hatten mal ein paar Rentiere auf der Straße und einen Hund hätte ich fast überfahren und Vögel und ein paar andere Sachen, die einem da auf die Straße laufen. Muss man schon aufpassen, aber man fährt halt ein bisschen langsamer, ne? 80 km/h ist oftmals vorgegeben. Das Fahren insgesamt ist nicht so. Es gibt auch keine Autobahnen, außer im Metropolraum im Süden. Da sind die Autobahnen halt normale. Schon asphaltiert? Ja, so gerade Bundesstraßen. Okay. Ja, asphaltiert. Aber quasi alles nur mal kleiner. Du hast doch oft dann auch Sandstraßen, wenn man in die kleineren Vorortstraßen kommt, die dann okay befahrbar sind, manchmal auch Schlaglochpisten sind, aber insgesamt eigentlich ziemlich gut. Was interessant war, dass uns irgendwann aufgefallen ist, dass wir eigentlich Finnland als ein sehr amerikanisches Land gesehen haben, was so das Fahren und Parkplätze, Städtebau angeht. Auch vielleicht, weil vieles erst nach dem Krieg entstanden ist. Du hast lange gerade Straßen, er genießt die Geschwindigkeiten, viel Tempomat. Überall Parkplätze, parken war eigentlich nie ein Problem. Recht autofreundlich gestaltet. Ja, ich vermute, die Finnen haben halt viel Strecke zu überwinden tagtäglich. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, mal hinzufahren. Ich habe es bis dahin nur Sommer gesehen, aber dieses immer hell, finde ich, sollte man einmal in seinem Leben gesehen haben. Ja, dafür ich habe mir sagen lassen, du warst jetzt ja zwei Wochen dann da, ne? Ja. Ja. Und es wurde tatsächlich zum ersten Mal dunkel am Donnerstag der zweiten Woche, also nach circa 8 bis 10 Tagen. Da gingen zum ersten Mal Straßenlaternen an, weil wir zurückkamen in den Süden und dann im Prinzip die Sonne auch wieder untergegangen ist. War dann auch schon Anfang Juli. Ja, krass. Ist ein witziger Effekt. Ich war richtig sauer, als plötzlich wieder dunkel wurde. Ich wollte das nicht und ich mag Dämmerung eh nicht. Ich mag es zwar dunkel, ich mag es auch hell, aber ich mag den Übergang nicht. Und dann war es halt so, dass es halt quasi die ganze Nacht durchdämmerte und das fand ich so richtig, ich war richtig sauer. Das wollte ich nicht. Magst du verraten, was du insgesamt ausgegeben hast? Ja, das waren ziemlich genau 1.200 Euro, also pro Tag 100 Euro. Das aber auch schon mit relativ teurem Leihwagen, Essen, Flügen und so weiter und Hotel. Also alles dann durch zwei, also mal zwei. Ist jetzt ist schon ein bisschen teurer, als wenn man jetzt irgendwie in den Süden fliegt. Da kann man ja für ein Apfel und Ei irgendwie durchkommen. Naja, aber du hast ja auch eine Pauschalreise gemacht. Nee, wobei im Süden mache ich das auch nicht. Also ich habe eigentlich mein Reisekonzept vom Süden übertragen auf den Norden. Ja, also nicht buchen, einfach los. Aber gerade für so dieses Mega-Individualreisen ist es doch ziemlich günstig. 100 Euro pro Tag halte ich schon für vertretbar. Ja, ich reise meistens für weniger, aber ist nicht teuer oder so. Ich meine, was hat denn da reingeschlagen? Gut, wobei, wenn ihr natürlich von Brot und Wurst und so gelebt habt, wenn man jetzt sagt, man geht irgendwie noch einmal am Tag essen, willst du vielleicht nochmal 20 Euro mehr oder so, aber. Ich wollte gerade sagen, was hat denn so kostenmäßig eingeschlagen? Wenn du wirklich jede Nacht im Hotel schläfst, bitte? Was hat denn so kostenmäßig eingeschlagen? Wurde ich doch gerade gesagt, oder? Nee, ich glaube nicht. Sonst einfach. Aber was reingeschlagen hat. Ja. Also das Auto war natürlich teuer, das hat 700 Euro gekostet. Und letztlich dann sind wir auch sehr oft einfach einkaufen gegangen und Alkohol letztlich, ne? Ja. Also vielleicht nochmal zum Thema Alkohol, das hatte ich hier noch stehen. Grundsätzlich gibt es halt sehr strenge Reglements. Nach 9 kannst du keinen Alkohol mehr kaufen, auch wenn der Supermarkt auch auf hat, auch wenn da irgendwie die Dosen herumstehen und sich dir anbieten, du gehst zur Kasse und die Frau sagt, nö. Okay. Sie kriegen jetzt hier keinen Alkohol mehr, sie kriegen auch in der ganzen Stadt keinen Alkohol mehr, außer einem Restaurant oder Bar, wo du nicht das Doppelte bezahlst oder das Dreifache. Ja. Es gibt für alles, was nicht Bier ist, also Wein, Spiritosen, Monopol von Staat namens Alko, was sehr, sehr schicke Läden sind, tolle Beleuchtung, gutes Interieur, wo du eben dann zu eigentlich, ja, schon teurer, aber jetzt geht halt noch, ne? Also Flasche Wein fängt ab 10 Euro an, die dann aber auch nicht so ganz schlecht ist, weil sie halt dann auch schon ordentlich einkaufen in dieser Kette. Ja, aber ist schon einfach nicht so leicht dran zu kommen dann, ne? Hast du nach 9 gibt's halt nichts mehr. Hast du irgendwas Lakritziges mitgebracht? Nicht direkt, nein. Ich habe noch eine Packung Lakritze von meinem vorletzten Urlaub in meiner Tasche, aber die ist da eher so aus. Es gibt sehr geil Lakritz-Schokolade. Was war das denn gerade? Skype hat dir gerade was ganz Verrücktes gemacht, aber es ist egal. Lakritz-Schokolade, ja, ich habe mal, das gibt es auch in Deutschland. Das ist natürlich Lakritz-Sirup, so wie Nougat-Creme. Ja. Ich mag ja Lakritz ganz gerne. Es gibt in Deutschland natürlich dann diese nicht so, das ist ja nicht so krasses Lakritz, ne? Sondern so halt so Deutschland-Lakritz. Lakritz-Toffee. Das ist mir erst, weiß ich, ich musste erst, keine Ahnung, 20 werden oder so, bis mir das mal über den Weg gelaufen ist. Und das finde ich richtig lecker. Ich überlege gerade, ob ich das kenne. Das sind so schwarze Packungen. Das ist doch, glaube ich, einfach nur Lakritz-Toffee. Ah, Pizza ist da. So. Ich werde jetzt hier gleich einfach Pizza essen, übrigens, möchte ich mal kurz ankündigen. Macht ruhig. Denn ich habe nämlich den, ich habe nicht so wirklich, nicht so wie ich essen können heute. Ja. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen verpasst, leider gerade. Das ärgert mich gerade, höre ich gleich nach. Ja, ist ja genau. Jedenfalls eine klare Empfehlung und ich habe mir sagen lassen, dass das Licht ja nicht nur im Sommer toll ist, sondern auch im Herbst nochmal andere Farben. Da ist es zwar auch nachts dunkel, ah, genau, ich wollte gerade fragen, extrem goldig. Nur gerade einfallen, hast du auch diese Polarlichter gesehen? Das fragen mich auch immer, die gibt es nur im Winter. Ah, die gibt es nur im Winter. Weil für Polarlichter muss der Himmel dunkel sein und der ist ja nur im Winter dunkel. Ja? Wird ein bisschen schwierig, Polarlichter beim Hellen zu sehen. Ja, wo du es jetzt sagst, merke ich es auch, dass die Frage doof war. Ich habe die Frage tatsächlich 3-4 Mal gehört. Das ist also offensichtlich. Ja. Ich wollte es halt auch gerade sagen, im Winter soll es auch sehr, sehr schön sein. Ich bin jetzt zwar kein Schneefan, aber die Kälte ist wohl eine sehr angenehme und auch da gibt es eben diese Polarlichter wohl doch recht häufig zu sehen. Es gibt also sehr viele schöne Jahreszeiten, wo man in Finnland sein kann. Könntest du dir vorstellen, da auch mal im Winter hinzugehen und mal so 2 Wochen Finsternis mitzumachen? Ich habe das eigentlich vor, wobei ich dann allerdings nicht mehr unbedingt 4000 Kilometer fahren will, sondern würde ich mir vielleicht doch eher irgendwie einen netten Ort suchen mit Sauna und ein bisschen was zu machen, nicht zu klein, aber wo man sich dann einfach mal für eine Woche verkriecht. Ich glaube, da will man einfach nicht mehr rumfahren. Also bin jetzt auch nicht so Schnee erfahren und glatt erfahren. Das wird vermutlich gehen, aber das muss vielleicht dann nicht sein. Also ich würde das irgendwann mal machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sofort wieder hin will. Ich habe jetzt eher so ein bisschen den Plan, vielleicht nochmal Norwegen an der Fjordküste lang zu fahren. Ja. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Brett, das sinnvoll zu organisieren, weil dann wird es halt nochmal doppelt so teuer oder nochmal dreimal so teuer teilweise, was eigentlich alles angeht. Also. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich wieder vergessen. natürlich. Ach ja, genau. Ihr seid ja hingeflogen. Ich weiß, es ist Hilke, war mal in Finnland. Also hier für alle Nicht-Wissenden meine Frau. War mal in Finnland so auf Schüleraustausch und die sind mit der Fähre gefahren. Weißt du, hast du dich mal überhaupt erkundigt? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht, mit der Fähre rüberzufahren über die Ostsee? Das ist jetzt ein ganz heikles Thema, was du da ansprichst. Wieso? Weil die Fähre ist der Grund, weswegen ich, seitdem ich Kind bin, nach Finnland möchte. Die Finnjet nämlich. Ja. Klammer auf, gibt's nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Fährverbindung gibt. Was? Es gibt vielleicht keine Fähre ja. in Finnland? Ja, doch, müsste es wahrscheinlich noch geben, aber es gibt eben nicht mehr die Finnjet, die Fähre von Travemünde nach Helsinki. Also die es gab mal kind eine direkte, ach lustig. Genau, die hatte ich als Kind im Kartenspiel. Das war das schnellste Fährschiff der Welt. Wunderschön, superschönes Design. Gasturbinenantrieb, Eisbrecherklasse 1A. Und ich wollte immer dieses Schiff fahren. Das ist der ja. Grund, weswegen ich immer nach Finnland wollte. Kurze Geschichte, die Fähre ist mittlerweile verschrottet. Warum? Wurde halt irgendwann außer Dienst gestellt, war viel zu teuer mit Gasturbinenantrieb und nochmal extra Dieselmotor und Eisbrecher. Das hat sich alles nicht mehr rentiert gegenüber dem Flugzeug. Vor eine Zeit lang noch von Helsinki nach Dingsbums, wie heißt es denn? St. Petersburg, genau. Okay. Und wurde dann aber verkauft nach New Orleans als Studentenwohnheim, Aushilfsstudentenwohnheim nach dem Orkan. Okay. Dann hat man sie dann endgültig zur Verschrottung verkauft und es ist sehr, sehr tragisch, weil es gab einen Verein in Finnland, die das Schiff retten wollten und zurückkaufen wollten ja. für irgendeinen Millionenbetrag. Das Schiff lag schon in Südostasien auf irgendeinem Stück Sand und war bereit zum Zerschneiden. Die haben extra noch ein bisschen gewartet, um das Geld zusammenzukriegen. Ja. Hat aber leider nicht geklappt. Schade. Und als das Schiff dann angefangen wurde zu zersägen und ein Stück schon ab war, so habe ich die Geschichte zumindest verstanden, hatten sie das Geld zusammen, aber es war eben nicht mehr möglich, dieses finnische Nationaldenkmal, weil es einfach eine technische Meisterleistung ist, zu retten. Ja, krass. Und jetzt bin ich also niemals in diesem Schiff gefahren und habe es auch nicht gesehen. Wäre gern damit nach Helsinki gefahren. Ja. Bin also hingeflogen. Aber das hat meinen Fokus auf das Land eigentlich schon als Kind so gesetzt, diese technische Meisterleistung. Krass. Ich war ja auch an der Ostsee. Wollen wir rüberspringen oder haben wir noch was vergessen? Ich hätte noch kurz ein Bahnthema, das können wir auch gleich noch anschließen. Seitdem ich wieder da bin, ist alles kaputt, aber mach doch erstmal die Ostsee. Ja. Ich mache auch ganz kurz. Ich war im Ostseebad Insel Pöhl. Ich hatte aber schon einfach angeteasert. Das Thema hatten wir schon letztes Mal. Ist es jetzt eine Insel oder nicht? Ja, es ist eine Insel. Okay. Ja, es ist wirklich, es ist, also. Die Ostsee beginnt ja sowieso recht flach und wird ja später erst tief. Ja, das ist ja immer so das Ding, man kann schön mit Kindern in die Ostsee, weil es alles so flach und man muss nicht aufpassen. Ist natürlich Edge-Badge, weil die Strömung ist irgendwie ziemlich krass. Ich habe gesehen, hab so einen Bericht gesehen, dass es so diese Untergrundströmung, die dann einen mitreißt und dann umbringt und man stirbt qualvoll und alle sterben. Genau. Alle sterben an der Ostsee. Gerade dieses Jahr war es ja auch irgendwie besonders krass. Da sind ja innerhalb von einer Woche irgendwie, weiß nicht, ein paar Leute verreckt da. Das war schon nicht ohne. Also man muss sich vorstellen, da ist halt einfach so, kommt so die Ostsee und da ist dann so, das kann man kaum als Meer identifizieren. Man würde einfach, wenn man das sehen würde, würde man denken, das ist so ein kleiner Binnensee. Der ist jetzt, also der Müggelsee ist um einiges größer, was man da sieht. Und dahinter ist dann schon diese Insel. Also es sind wirklich nur so ein paar Meter. Man fährt über so eine befestigte Brücke von, die ist vielleicht echt nur so 20, 30 Meter lang. Mehr ist er nicht. Und dann ist man halt auf dieser Insel. Also eine Brücke, keine Landbrücke. Also es ist eine Brücke im Sinne von Brücke und nicht Landbrücke. Genau, es ist eine Brücke, aber die ist halt mit so ganz viel schotterartigem, großem Gestein gemacht, sodass da das Wasser noch durchfließen kann. Ja. Aber man das irgendwie einigermaßen fest verankert hatte. Okay. Und dann fährt man darüber und dann ist man auf der Insel. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal, die Insel besteht aus ein paar Dörfern und man kann da auch wunderschön zum Beispiel zumindest über den Nordteil so schön mit dem Fahrrad langfahren. Und das ist echt eine schicke Ecke. Viele Rentner? Viele Rentner, klar. Ja. Aber auch Familien, so, also durchaus bunt gemischt. Und was kann man da so machen? Also, was habt ihr jetzt gemacht die ganze Woche? Weil ihr habt nur mitbekommen, dass kein Internet. Ja, Internet ist echt schwierig. Dazu muss man irgendwie in dieses Kirchdorf, das da irgendwie so die Hauptstadt in Anführungsstrichen ist, fahren, um anständiges Internet zu haben oder halt ein bisschen rumlaufen. Ab und zu am Strand hatte man mal Glück. Oder nach Finnland drüber rudern. Ja, nach genau, das kann man auch machen. Und es ist nicht, also was kann man da machen? Naja, du kannst da zum Strand gehen, halt ein bisschen planschen, du kannst da halt einfach rumspazieren, wunderschön. Da ist auch noch, auf der Insel ist auch nicht nur alles touristisch, sondern es gibt halt auch noch Landwirtschaft da. Das heißt, du kannst auch so über Feldwege fahren, auch mit dem Fahrrad, haben wir einen Tag lang gemacht, sehr schön. Dann haben die auch einen Hafen, die haben auch so eine schicke Kirche und ein kleines Museum über so die Geschichte der Insel und aber so. Aber also, Museum. Genau, sowas. Ja. Und ja, dann gibt es halt so allerlei, was du halt so am Wasser halt machen kannst. Ne? Tretboot fahren auf der Ostsee und. Seid ihr auch schwimmen gewesen? Ja, ja. Wie war Wassertemperatur? Sehr, sehr angenehm. Okay. Wirklich sehr, sehr angenehm. Aber ist halt auch flach. So. Ja. Und ja, wir waren in diesem einen Ort, der heißt Gollwitz, der ist quasi nordöstlich auf der Insel. Da ist halt echt nichts los, ja. Was halt schon so ist, du hast halt nicht nur Einfamilienhäuser, die vermietet werden, sondern auch so ein paar Bettenburgen, die da gebaut wurden. Ja. Das hält sich aber alles noch in Grenzen. Und auch wenn die Orte voller Touris sind, ist das nicht wahnsinnig voll und eng. Ich habe das als sehr entspannt wahrgenommen. Wenn ich so. Weil es immer noch so geheimtippmäßig ist, weil keine Ahnung. Kennt halt keine Sau, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also, wenn ich jetzt so zurückdenke an meine letzten Besuche auf ostfriesischen Inseln, ja. Da war es halt im Sommer halt schon immer deutlich voller. Weil ich glaube, die Leute kennen halt Ostfriesland. Wann warst du dann da? Ist das schon in Saison oder? Wann? Warst du jetzt da aktuell? Achso, jetzt waren wir da vom 20.07. bis 26. oder so. Also eigentlich Vollsaison. Ja, okay. Es war auch, gerade die Woche, die wir da waren, war auch im Wesentlichen dürfte die Insel ausgebucht sein. Also wir haben auf unseren Rundreisen durch die Dörfer, wenn man das mal hochrechnet, vielleicht waren auf der Insel zu dem Zeitpunkt noch so 50 Wohnungen frei oder so von, keine Ahnung, 2000 oder was so. Was da so ist, ja, okay. Also war schon voll. Und an diesem Strand in Gollwitz, der hatte noch so ein, also es gibt mehrere Strände, haben auch so ein paar Naturstrände, die alle ganz schick sind und halt auch so ein bisschen richtig schön Steilküste, das ist auch irgendwie ganz nett. Also so halt felsig, ja. Aber auch so schöne Sandstrände. Und in diesem Nordostdorf, da ist es so, da ist noch eine Insel. Also so eine, das sieht eher aus wie eine Sandbank erst, aber erstreckt sich dann zu der Insel, so eine Vogelschutzinsel, die wirklich kurz dahinter, also so 100 Meter oder so, wartet man durch so ein Stück Ostsee und dann ist man da. So. Und die strahlt so, also die ist quasi, wenn du so auf den Strand zugehst, vorne rechts siehst du so diese Insel, da ist so ein Haus drauf, wo halt irgendwie der Typ wohnt, der da irgendwie nachts das Licht ausmacht und die Vögel zählt oder so, ich habe keine Ahnung. Und wenn du halt so geradeaus gehst in die Ostsee rein, wird es halt erst ein bisschen tiefer, aber so wie ich so tiefer als knietief wird es nicht, weil dann strahlt diese Insel quasi von rechts so eine Sandbank rüber und dann wird es auf einmal wieder flach und auf einmal stehst du nur noch bis zum Knöcheln im Wasser, nachdem du irgendwie so 300 Meter in die Ostsee reingelaufen bist. Okay. Was schon ziemlich lustig war. Also das ideale Kleinkind. Ja, ich fand es ein bisschen ekelhaft, weil das war natürlich so ein Becken, es erwärmt sich schnell, das ist natürlich alles voller Quallen. Okay. Ja. Fand ich halt auch ein bisschen unangenehm. Aber es gibt ja noch einen anderen schönen Badestrand in dem Ort Timmendorf. Also nicht zu verwechseln mit dem Timmendorfer Strand, sondern der Ort heißt Timmendorf und dann heißt es auch Strand Timmendorf. Ich glaube, es wirkt so, als würden die schon Wert drauf legen, dass man merkt, dass es jetzt was anderes ist. und da ist mir, glaube ich, eine Qualle mal um mich rumgeschwommen, mehr habe ich nicht gesehen. Also das geht. Für Quallen sind das widerliche, giftige Todesquallen? Nee, das sind, also ich weiß gar nicht, ob es in der Ostsee auch irgendwie so Feuerquallen gibt oder so. Die gibt es auf jeden Fall im Mittelmeer. Aber es sind halt glibberig, eklig. Ja, sieht schon so komisch aus. Ja. Und bewegen die sich auch noch und sind durchsichtig und so. Ja. Muss man nicht haben. Aber das ging dann eigentlich. Nö, das war eigentlich echt schön da. Also man muss, wenn man irgendwie Bock hat, da irgendwas zu machen, ja, dann ist man da falsch. Sondern einfach nur, wenn man Lust hat auf, ich gehe morgens Brötchen holen, man geht frühstücken, danach spaziert man irgendwie über die Insel, stopft sich zwischendurch noch irgendwo so ein Fischbrötchen rein und kommt dann abends wieder nach Hause und betrinkt sich besinnungslos, dann ist genau das Richtige. Das habt ihr auch so gemacht, oder was? Ja, so ähnlich. Ich musste ja fahren. Ich konnte nicht so viel trinken. Also war der auch währenddessen gefahren oder nur hin und zurück gefahren? Oder? Nee, auch währenddessen zum Einkaufen halt. Okay. Genau, da gibt es halt irgendwie so zwei Läden. Ist auch gar nicht so teuer. Also ist nicht so dieses typische Insel, alles total teuer, sondern gibt es halt einfach Supermärkte, die einfach Festlandpreise haben, so im Wesentlichen. Ja. Das war auch ganz schick. Ich glaube, was ist die nächste große Stadt auf dem Festland? Wismar. Bismarck. Also okay, es ist jetzt, also jetzt sieht nicht so aus, als würde es wirklich teuer dahin zu transportieren, den Krempel. Ja, 15 Kilometer entfernt. Also man ist da auch recht schnell. Also man kann auch mit dem Bus dahin fahren. Okay. Von da aus für irgendwie 3,60 oder so hin und zurück, glaube ich. Das ist auch ganz okay. Ja, ich weiß gar nicht, was man so großartig sagen soll. Das war eigentlich echt schön und echt entspannend. Riesen, was denn? Ja, erzähl. Nee, ja, da. Ja. Riesenproblem auf der Insel waren aber die Mücken. Das waren echt Monstermücken. Das war richtig. Wo die finnischen, die bei mir nicht waren? Ja, ich weiß es nicht, weil ich habe nämlich links an der Wade, das sind wir ja schon fast 2 Wochen wieder da. Zeigen Sie mal. Ist immer noch so ein bisschen Rötung. Aha. Ja. Von einem Mückenstich. Also ich merke das auf jeden Fall noch. Okay. Da war was. Und meine Füße. Ich zeige Dennis jetzt meinen linken Fuß, da ist auch noch so ein bisschen kaputt. Ja, das weil ich mir das halt nachts irgendwie im Schlaf aufgekratzt habe. Natürlich. Ja. Richtig, richtig bitter. Und wir haben natürlich, ich hab so vorher noch, wir sind mit einem befreundeten Pärchen gefahren. Wie hat das Kind überlebt? Gut. Ja. Der ist gut. Ja. Das einzige Mal, als sie gequengelt hat, waren wir schuld, weil wir halt mittags irgendwie meinten, spazieren gehen zu müssen, obwohl sie dann Mittagsschlaf macht, aber mein Gott. Egal. Und hab vorher noch so gefragt, hier, weil mir so eingefallen ist in meiner Panik. Oh nein, wir haben gar keinen Autan. Habt ihr Autan? Und es gab, alle haben mich ausgelacht. Ja. Ja, alle Erwachsenen, die mitgefahren sind, haben gesagt, Autan, so ein Schwachsinn. na, es kam, wie es kommen musste. Erster Abend, alle zerstochen, bis auf meine Frau. Und, das ist das besondere Blut vermutlich. Am nächsten Tag direkt los Autan gekauft. Autan half nichts. Es war echt. Was ist dein Tipp? Ja, ich nehme mich jetzt auch. Okay, bin gespannt. Ich höre auch gerne beide Tipps mir an. Antibrumm. Ja. Antibrumm. Okay. Ja. Was hättest du gesagt? Ballistol. Ballistol, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ballistol ist eigentlich nur Öl, Universalmittel. Kann man Waffen mit reinigen, ist auch gegen Wunden. Es gibt es aber auch als Mückenschutz, vor allem gegen Tiere im Kanister. Und was für Tiere gut ist, kann für Menschen nicht so schlecht sein. Es ist halt nicht ganz so viel Chemie, es ist einfach im Prinzip nur Öl mit ein bisschen Geruch. Eingebauter Sonnenschutz und kostet nicht viel. Halben Liter für 20 Euro kann man sich dann drauf sprayen. So hatten wir mit. Hat funktioniert. Okay. Ja, ein bisschen eklig, aber auch. Ich glaube, wie das wahrscheinlich alles ist. Bei diesen Mücken hätte das, glaube ich, nicht geholfen, weil die waren echt krass. Also Antibrumm ist ein gutes Mittel. Oder kommen die Mücken denn daher? Ja, die wohnen da. Ja, aber sind die, also ich weiß, Mücken sind ja immer mit Seen verbunden. Ja, da gibt es ja auch so ein paar Tümpel und Seen Okay. und so. Das ist schon. Gerade die Luft ist ja feucht und ist ja auch schön warm. Also war wirklich angenehme Temperaturen. Das Pärchen, mit dem wir gefahren sind, die waren in Wismar einen Tag und da war es wohl, das ist halt echt nur so ein paar Kilometer aufs Festland, da war es halt wohl richtig heiß. Und bei uns waren halt immer so geschmeidige, also in der Sonne war es natürlich warm, aber so geschmeidige 26, 27 Grad und immer schönes Lüftchen so, das war wirklich angenehm, das war echt toll. Also Antibrumm, beziehungsweise Antibrumm-Pforte sollte man nehmen. Gibt es auch noch No-Bite, ja, das ist auch, das ist nämlich mit Diethyloluamid, kurz DEET, ist ein Insektenabwehrmittel. Da steht dann auch so drauf. Auch, vermutlich auch Kühlmittel gleichzeitig oder so. Ja, da steht dann auch so drauf, irgendwie so umweltgefährdend und, also, und bitte nicht essen und also. Aber sprühen Sie es bitte auf die Haut, ja. Genau, hier EU-Gefahrenstoffkennzeichnung XN, gesundheitsschädlich. man soll es auch nicht bei Kindern unter 2 Jahren anwenden und sowas. Und dann steht da auch noch. Sonst sind sie plötzlich weg. Ja, genau. Und die Verpackung war eigentlich ganz geil. Vielleicht finde ich das online, dann kann ich das mal vorlesen, weil das war schon echt lustig. Das hat mir dann, das hat sehr gut geholfen. Dieses DEET ist nämlich entwickelt worden von den Amerikanern. Pro Vietnamkrieg, oder? Genau, Vietnamkrieg. War so klar. Ja. Weil, ne? Vermutlich mit Agent Owen verwandt, oder? Chemisch, oder? Wo gibt's halt sonst sonst Killermücken? Genau. Ich denke, das Ballistol ist ein guter Tipp, weil ich habe halt von vielen gelesen, das wirkt halt genauso gut, aber ist nicht so chemisch. Es ist zwar ein bisschen eklig, aber es ist halt ohne diesen ganzen ätztes Kind weg Stoffzeug, ne? Nur ein bisschen Geruchsmittel drin. Und das hat schon gut gewirkt. Also danach war nichts mehr. Also wir hatten nach Antibrumm auch kaum noch. Ja, also ich denke mal, das ist im ähnlichen Niveau. Aber es ist halt, wer das nicht so Chemie mag, das wollte ich halt nicht, kann man auch mal ausprobieren. Ja, haben wir anfangs auch gedacht, aber jetzt legen wir sehr viel Wert auf Chemie seit diesem Urlaub. Okay. und möchten uns damit, möchten eigentlich darin baden. ich finde jetzt leider keine. Das ist einfach nicht sinnvoll, einfach das ganze Kreppel in die Ostsee zu kippen und die da einmal baden und dann ist einmal Ruhe? Und die Mücken auch weg. Ich glaube, so einfach ist das nicht, Dennis. Achso, warte mal. Ja, ich finde es jetzt leider nicht. Auf jeden Fall steht da halt auch halt auf dieser Flasche hinten drauf, dass man diese Flasche bitte nicht in den normalen Hausmüll geben soll, sondern zum Gefahrstoff-Dingsbums-Entsorgung bringen soll. Ihr habt sie bestimmt in der Ostsee verklappt, oder? Das ist, nee, ich finde, das ist auch schon Qualitätsmerkmal, ja. Wenn du das nicht in Hausmüll geben darfst, sondern das irgendwie zum Pestmüll muss, dann ist das, kann das nur gut sein. So, ja, wirklich in Helsinki gemacht haben, Quatsch, in Tampere, wirklich einen Wertstoff hoch und so herausgesucht und sämtliche giftigen Dinge da zurückgebracht. Also auch so. Gaskocher und Gas und so, ne? Und das war lustig. Das heißt, ihr habt euer, das verstehe ich richtig, mit wie viel Gepäck, also muss ich nochmal zurückfinden, wie viel Gepäck seid ihr eigentlich angereist? Klamotten? Zweimal Handgepäck und einen größeren Koffer für den Gaskocher und einen Schlafsack und noch ein bisschen Topf. Okay. Aber also die ganze Matratze haben wir weggetan und das ja. Noch ein paar andere Sachen, Isomatte und Gedöns haben wir alles gekauft und hinterher weggetan. Okay, aber das hat sich jetzt gelohnt, oder was? Ja, ja, das. Ja, okay, war. Das geht schon. Okay. Ja, also alles in allem kann ich eigentlich nur sagen, ist das da ganz, ganz schick. Also man hat da halt, das ist auch so, das ist auch nicht so, dass man da irgendwie, also mir war es nicht so, dass ich da hätte irgendeine bestimmte Gruppe, also so eine so ein Soziotop irgendwie hätte ausmachen können, was da irgendwie gerne Urlaub macht. Also ja. Da gab es halt so ein paar Bonzenautos, da gab es halt auch Familien. Bonzenautos heißt Mercedes oder was? Voll. Nee, auch so Rolls-Royce standen da rum. Ernsthaft? Ja, ja, aber oh. Halt nur halt nicht so wie auf Sylt sozusagen, ja. Ja, wo alles voll steht, sondern halt so vereinzelt. So wahrscheinlich so wie in jeder normalen Stadt wahrscheinlich so die wenn ja, halt schon ein bisschen mehr, ja, okay. Aber jetzt, wenn man sozusagen irgendwie Sylt vor Augen aber, hat. Aber preistechnisch würde ich ja die Insel dafür ersprechen, dass es eher wirklich kleines Geld, oder? Genau, man sieht auch irgendwie Rentner da rumrennen, ja. Und ganz viele Familien, also quer durch alle Schichten. Das ist irgendwie schon ganz, ganz okay so. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Eine Sache muss ich noch anfügen. Jetzt kommt das große Aber. Ja, das große Aber. Das ist echt ein bisschen, das ist wirklich, wirklich schade. Aber das ist halt immer bei so Urlaubsorten, das ist halt einfach so eine Urlaubsinsel, ist es ja. Halt einfach immer so. Die müssen sich keine Mühe geben, weil Die Leute kommen trotzdem. Ah, ja. Was heißt das in eurem konkreten Fall bedeutet? Naja, also, wenn man an einem Ort im Urlaub ist und es ist heiß, ja, ja. Und man geht irgendwie so spazieren und hat irgendwas gegessen mittags, ja. Auf was für eine Idee kommt man dann, sich was als Dessert zu kaufen? Ein Eis, ja. Und da geht es irgendwie schon mal los. Also gefühlt verkauft man auf dieser Insel nur Softeis. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwo Kugeleis gibt. Ich habe es irgendwie nicht gesehen. Also nicht mal so Chemie-Kugeleis, so was das Billigste ist. Es kann sein, dass ich es nicht gesehen habe, ja. Aber ich hab nichts, also dass ich es übersehen habe, aber ich habe nichts wahrgenommen. Und dann halt alles so, ja, das einfach alles lieblos. So, dann hießen Sachen Biergarten, das war im Prinzip einfach, hat da jemand so. Ja? Na, so Plastikmöbel aufgestellt, die offensichtlich noch irgendwo hinten im Schuppen standen. Und dann auch passte auch alles gar nicht zueinander und so. Und dieses Niveau war halt irgendwie so überall mehr oder weniger zu spüren. So, da also ein bisschen Abzock-Gastro. Ja, was heißt Abzock-Gastro? Das war es gar nicht mal. Sondern du hast da halt auch Fischgerichte bekommen und hast halt irgendwie und hast dafür irgendwie einen Zehner bezahlt. Und das war auch. Wie war es denn? Okay, gut. Das war jetzt keine Spitzengastronomie, ja. Ja, aber das erwartest du halt auch nicht, wenn du jetzt irgendwie gebratenes Zanderfilet mit Kartoffeln kaufst für 10 oder 12 Euro, da erwartest du das auch nicht. Und das war halt schon, das war dann halt auch okay. So, und du hast halt auch Fischbrötchen irgendwie bekommen, die irgendwie einigermaßen, also die waren okay, und halt auch irgendwie einigermaßen, also ich glaube 2 Euro war so irgendwie der Standard-Fischbrötchenpreis, was irgendwie völlig okay ist. Ihr habt euch aber selbst versorgt teilweise, oder? Ja, ja, wir haben uns hauptsächlich selbst versorgt. Okay. Und ja, dann halt so, also beim Fischbrötchen, so da wurde es halt immer so besonders deutlich. Bei so Bütchen, die irgendwo rumstehen am Strand und jetzt nochmal hier so schnell Fischbrötchen im Akkord verkaufen, kann ich ja noch verstehen, da haut man dann irgendwie so gekaufte sonst was Soße rein, ja. Aber wenn man so ein Restaurant hat, ja, und man verkauft ein Fischbrötchen, die Fische wird man, Also die kann man selber einlegen, ja, aber das erwarte ich gar nicht mal. Ja. Man kann meinetwegen auch, das wäre natürlich irgendwie noch total super, ja, das irgendwie selber einzulegen, seine eigene Rezeptur zu haben, aber meinetwegen kann man das auch kaufen, ist okay. Dann erwarte ich aber zumindest, dass man irgendwie ein Brötchen nimmt, was nicht total scheiße ist und dass man irgendwie sich eine Mayonnaise oder Remoulade selber macht, weil so ein Akt ist das nämlich nicht, ja. Ja. Das ist gerade, wenn du so viel davon verkaufst, dann kannst du einfach eine relativ große Schüssel oder einen relativ großen anderen Topf nehmen und dann rührst du da halt morgens halt so ein bisschen Mayo an und wenn du merkst, oder Remoulade, und wenn du merkst, das geht jetzt halt langsam zur Neige, dann machst du halt schnell was Neues. Ja. Und das ist auch nicht schlimm, wenn die nicht aufkommt, wenn die halt nämlich immer gekühlt ist, ja, dann kannst du sie halt auch mal einen Tag stehen lassen. Ja. So, das ist halt wirklich kein Aufriss. Aber das wäre aber mit Liebe verbunden. Genau, aber das ist halt, ne? Es war halt alles so ein bisschen lieblos. Okay. Ja, aber dafür haben wir bei der Fahrradtour sehr schöne Ecken gesehen, wo wirklich ganz herzallerliebst Einfamilienhäuser gebaut wurden, offensichtlich, um sie zu vermieten, aber ja, quasi direkt an die Ostsee. Also so im Sinne von die nächste, also die Reihe, die wirklich direkt einen Meeresblick hat, die steht so 15 Meter vom Wasser entfernt. Okay, das heißt, du kannst quasi in Badeschlappen in See. Genau. Und das haben die da irgendwie alles irgendwie da schick hingestellt. Das war aber alles sehr, sehr, sehr, sehr hübsch aus und nümmig, würden wir sagen. Nümmig? Nümmig. Okay. Okay. Ich war, also jetzt um auf mich zu kommen, ich war nicht im Urlaub. Also um das mal abzuschließen, also wenn man mal irgendwie einfach mal so irgendwie Lust hat auf ein bisschen mit so hier in der Ostsee spazieren, ja, und auch sonst irgendwie mal einmal um die Insel laufen und ein bisschen Fahrrad fahren und sonst im Wesentlichen nichts tun, ist das echt ein schönes Fleckchen Erde. Und nicht so teuer wie so Zingst und was man sonst so kennt, da Nordwestmecklenburg an der Ostsee. Ja. Wie gesagt, ich war nicht im Urlaub, ich war ganze Zeit in Berlin. Aber du gehst ja noch in Urlaub. Ich gehe in Urlaub, richtig. Wohin denn? Ich fahre nach Brandenburg, nach Pesewin. Pesewin liegt, weiß nicht, 15 Kilometer entfernt von Brandenburg an der Havel. Das ist das wiederum, weiß gar nicht, wie weit das von Berlin entfernt ist, aber beides, also du kannst Pesewin, den Ort erreichst du nur mit Bus und das erreichst du einmal von Nauen und einmal von Brandenburg an der Havel. Beides ist von Berlin so 1,5 bis 2 Stunden entfernt mit ÖMPV. Also quasi von Haustür zu Haustür. Ich fahre da Ende Oktober hin, für eine Woche. Und zwar an diesen Oberhavelsee, Ober-Irgendwas-See. Das muss man auch mal auf Google Maps mal aufmachen. Da ist nix. Da ist fucking nix. Aber dieser Zipfel, diese Gärtnerstraße, da sind Ferienhäuser. Und da gibt es ein lustiges Ferienhaus. Das ist, weiß nicht, vielleicht so groß, ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist es ganz lustig, es ist von allen Seiten verglast, steht mitten da rum, hat Vorhänge und sieht ganz lustig aus. Und daran werde ich eine Woche hausieren. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Ich werde wahrscheinlich mit Fahrrad hinfahren. Also ich werde mein Fahrrad mitnehmen. Und mal gucken, was ich so treiben werde dort. Sie sieht halt in einer Woche Faulenzen, Coding, einfach mal abschalten an. Also ich plane da nichts Explizites. Ich kann jetzt mal noch die... Hast du Internet da? Es gibt WLAN, die ich aus Gründen nicht nutzen werde, weil die Vereinbarung dafür entspricht 1:1 einer Unterlassungserklärung einer File-Sharing-Abmahnung. Also mit Vertragsstrafe, die von einem Gericht festgelegt wird, bla bla bla bla bla. Was? Hat scheinbar, also die Vermieterin hat da vermutlich 1:1 eine Unterlassungserklärung einer File-Sharing-Abnahme als Vorlage verwendet. Und das bedeutet, dass ich für eine Woche dafür alles verantwortlich bin, was über das Netz geht, verzichte ich darauf, danke. Es gibt LTE. Ja, ich wollte gerade fragen, ja. Was ist Brandenburg? Da gibt es LTE. So, das ist halt dieses Brandenburger Gebiet, wo nichts ist, aber LTE. Ja, das sollte. Ich gucke gerade, ich will gerade Foto noch suchen von der Ferienwohnung, muss ich jetzt raussuchen. Ich hoffe, wenn das geil wird, dass ich da regelmäßig dann hinfahre für irgendwie Faulenzen, bla. Oh, du kannst ja nicht immer an den gleichen Ort fahren. Doch, ich bin ganz schlimmer Wiederholungstäter. Ganz schlimmer Wiederholungstäter. Jetzt finde ich natürlich die Originalanfrage nicht. Sekunde. Das mache ich jetzt hier. Oh, ich hätte es vorbereiten sollen. Bist doch jetzt schon da. So, ja. Das sieht eigentlich ganz geil aus, das Ding. Ja, das ist ganz nett, ist mir auch schon aufgefallen. So. Ist halt von verglast. Ich werf's mal in den Chat noch. Was ist da so in der Umgebung? Wie viel Schlafzimmer hat das? Das ist ein Raum, nur ein großer Raum. Ach so. Das siehst du, das ist so abgetrennt. Ah ja. Ist top, sieht modern ausgestattet, sieht auch sogar im Winter ganz geil aus. Du siehst halt, was die Umgebung, Nachbarschaft ist. Schmeiß mal irgendwo hin, dann sehe ich es auch. Ja, ich werf's jetzt in den Chat. Toll. Ah, danke. Und das werde ich mir für eine Woche geben. Hat ein bisschen was von so einem kleinen Tempel. Ja, ist ganz lustig. Der Ort selber hat nichts zu bieten. Es gibt da irgendwie auf der anderen Seeseite ein Hotel. Der einzige Bäcker im Ort wird von einer Buddhistenschule betrieben. Was für ein Ort? Ja, ist nix. Und es gibt einen Arzt und eine Apotheke. Mehr ist da nicht. Und wo kannst du einkaufen? In Brandenburg an der Havel. Am Ort selber. Also ich muss wirklich mit dem Bus wieder zurückfahren. Okay. Oder nach Nauen fahren. Also siehst du, ich kann es ja mal auf der Karte zeigen. Ja. Das Pesewind liegt halt tatsächlich, hier ist Nauen, da ist Brandenburg an der Havel. Eine Stufe größer, kleiner machen, da ist Nauen, da ist Brandenburg an der Havel. Das ist direkt hier so. Ja. Da, verstehe. Dazwischen. Und da ist schon Spandau. Also es ist relativ nah immer noch. So, das heißt, wenn ich einkaufen möchte, muss ich. Ja. Werd halt, dass ich, wenn ich da hinfahre, mich einfach einkaufen in Brandenburg an der Havel, fahre mit dem Zug hin, kaufe dann in Brandenburg an der Havel ein und fahre dann mit dem Bus weiter. Weil eine Woche lang. Dann habe ich nächste Woche eine Hochzeit in der Gegend. Ui. Ja, nicht ganz da, aber so auch Richtung. Wer wohnt denn da? Da wohnt niemand, das ist halt die Sache. Der Ort hat keine Einwohner. Also, der offiziell auch ein. So, der hat Pevesin heißt das. Wie? Pevesin. Pesewin, Pasewin, keine Ahnung. Der hat 546 Einwohner. Da ist mein Bruder heiratet da, an dem gleichen See. Echt? Ja? Wo du Urlaub machst. Ja, das aber, ist da. Aber der See ist ziemlich groß, oder? Ja, aber es ist halt nur irgendwie drei Orte weiter. Dieses da. Also, Bollmannsruh ist da aber nachtig. Das ist wirklich nur fünf. Okay. Das ist 2 Kilometer nebenan. Bollmannsruh, ja, das ist das Hotel, wo ich am nächstes Wochenende bin. Das ist ja krass. Krass. Kannst du ja mal irgendwo da ist dann noch der. Ja, ich mache schon mal eine Vorsondierung. Nee, das ist ja wirklich gib mir das da. Versorgung ist halt Selbstversorgung. Ich werde mir halt morgens mal Brötchen holen. Bei der Buddhistenschule. Und sonst halt einfach mir einfach eine Woche vor Ort kaufen. Oder wahrscheinlich vielleicht einmal noch mittendrin. Einmal nach Brandenburg an der Havel fahren mit dem Bus, das mal einkaufen, nochmal nachkaufen, was Frisches oder so. Ja, also so Wasser kommt ja bestimmt aus dem Hahn, aber ja. Wenn man irgendwie anders trinken will, das ist ja irgendwie schon immer schwer zu schleppen dann. Ja, ich muss mir überlegen, wie ich das genau mache. Ja, aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schick. Ja, also das Gebäude selber schick. Also der preistechnisch liegt jetzt bei 50 die Nacht. Kann man machen. Haben die wann, also ist das, Sag mal. Was denn? Danke. Ja, wann ist das? Also wie? Wie? Das ist Ende Oktober. Eine Woche. Ja, nee. Also haben die, wie heißt es denn, Mann? Unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr. Gibt's unten eine Tabelle. Ah ja, sehr gut. Es unterscheidet sich um 6 Euro in der Neben- und Hauptsaison. Okay, das ist ja echt lächerlich. So, hier unten. 4 Euro, das ist der Unterschied. Und dann in der Hauptsaison 60, so. Also 10, 4, 8. Aber Nebensaison kann man auch mal für 3 Nächte hin. Das ist ja auch schön. Ja. Das ist ja wirklich toll. Und ich gehe jetzt in der Wintersaison. Gehe ich direkt los am Anfang. Dafür 50 die Nacht. Ja, das Ding ist aber, ich muss mir halt für sowas immer gleich wieder ein Auto mieten. Ja, für sowas, also wenn man da mit der Familie hin möchte, sieht das nach Auto aus, ehrlich gesagt. Sonst geht das nicht. So. Und ich werde einfach da eine Woche Einsiedlertum feiern. Ach, muss ich nur mal kurzer Nachtrag. Wir sind da zu fünft gefahren, also 4 Erwachsene, ein Kind, und haben uns einen Touran gemietet. Natürlich haben wir keinen Touran bekommen, weil diese Kompakt-Vans, Mini, wie auch immer das heißt, sind natürlich irgendwie heiß begehrt. Und dann sagte die Frau bei Sixt mir, ich kann Ihnen noch eine E-Klasse anbieten. Ich habe gesagt, oh geil, oh nein. Das ist nicht genug Platz für uns leider. Und dann haben wir so einen komischen Opel 9-Sitzer bekommen, übrigens. Nee, ja. Wolltest du einmal mit der E-Klasse fahren, dann kannst du nicht. Das wäre echt geil gewesen. Die hätten mir einfach eine E-Klasse gegeben. Also aus E-Klasse meinte ich so eine Schlachtkreuzer, oder? Ja, so, ja. Ja, ja. Krass. Einmal der Babbo in der City sein, wa? Mhm. Das hatte ich einmal, als ich im Flughafen angekommen bin und mir ganz schnell noch einen ganz kleinen Wagen gemietet habe. Und dann gab es irgendwie so einen Sportwagen mit 6-Gang-Getriebe und super mega Monster Ledersitzen. Geil, das war super. Manchmal dieses Ding war auch noch, dieser Neunsitzer war auch nicht der normale Neunsitzer, sondern der war auch noch etwas länger, sodass da mehr Gepäck hinten reinpasst. Das war auch schön, oder? Fürchterlich damit einzuparken. Unfassbar. Weil vor allen Dingen, wenn wir halt zum, also das Problem ist, mit diesen Dingern, vorwärts einparken ist echt schwierig. Ja. Weil, Wendekreis und sowas. Rückwärts einparken hingegen ist eigentlich relativ simpel. Problem ist nur, wenn du rückwärts einparkst und einkaufen gehst, steht die Heckklappe natürlich auch irgendwo am Busch. Ja. Und selbst wenn wir ganz hinten dran standen, auf dem Parkplatz im Supermarkt, standen wir immer noch, haben wir immer noch vorne aus dem Parkplatz rausgeragt, weil das Teil so lang war. Ah, süß. So ein Sternkreuzer, was. Ja, das ist, ach Gott, oh Gott. Naja. So. Dafür hatten wir genug Platz. Und zwar mehr als genug, aber egal. So, ich muss mich mal ganz kurz beschweren, beziehungsweise ich habe noch eine Bahnfrage an dieser Stelle. Ja. Warum ist eigentlich alles kaputt, seitdem ich wieder da bin? In den letzten 4 Wochen klappt nichts mehr, nichts, absolut nichts und ich bin so sauer, wie ich es noch nie war. Ernsthaft? Ja. Also ich bin jetzt nur einmal Bahn gefahren und zwar habe ich mein Fahrrad aus das Gitter überführt und habe mir dafür ein schönes Wochenendticket gegönnt. Morgens um 4 in Berlin aufgestanden, um dann abends um 11:30 wieder aufzuschlagen mit dem Fahrrad. Bin Regionalbahn gefahren, Hinfahrt über Brandenburg, also so über, wo war das denn, wo muss ich in Dings da umsteigen und dann in Stendal und in Rückfahrt bin ich über Magdeburg, Berlin, jeweils immer mit Steckdosen, das war ganz angenehm. Ja, also aber bei mir klappt das überhaupt nicht, zwischen Hannover und Göttingen geht's drunter und drüber, ich mache mich langsam wirklich zum Idioten, weil ich mich ständig irgendwo entschuldigen muss, weil ich morgens nicht rechtzeitig zur Arbeit komme und abends nicht zu irgendwelchen anderen Terminen. Weil verspätungstechnisch oder was? Kaputt gehen, weil Baustellen sind, bitte. Na, es ist halt als jetzt Sommerferien, da wird halt gerade gebuddelt. Ja, aber es scheint keinen logischen Grund dafür zu geben, dass es so unendlich schlimm kaputt ist. Also ich bin jetzt mehrfach einfach mal eine Stunde zu spät dran gekommen und bin immer rechtzeitig losgefahren. Ja, und es kann auch niemand das beantworten. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich fast zum Schalter gegangen und gesagt, was ist los? Habt ihr wenigstens irgendwelche Antworten darauf, irgendwelche Planungen, irgendwelche Baustellen? Ja. So, nö. Eigentlich nicht. Und warum ist das so? Ja, ist halt Pech, geht halt alles kaputt. Und ich meinte, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Doch, meinte er, vor 2 Jahren war es schon mal schlimmer. Ich so, nein, jetzt ist es schlimm, weil ich mache das ja jeden Tag. Und haben uns halt gestritten, ob es vor 2 Jahren schlimmer war oder jetzt. Ja. Ich hoffe, es wird besser. Es ist wirklich, ich bin echt angefressen. Ich weiß nicht, es ist einfach allgemeines Sommer, alles warm, alles scheiße. Ja, ich fahre seit 9 Jahren. Ich fahre auch seit 9 Jahren jeden Sommer. Und das ist schon nie so gewesen. Okay. Also ich kann es mir nicht erklären, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nicht verfolgt. Ich habe lustigerweise vor 3 Wochen den Baustellen-Abo für Niedersachsen mal endlich abbestellt, deswegen habe ich auch den Überblick schon wieder verloren. Weil vorher hatte ich jetzt auch noch alle Baustellen-Hinweise von der Bahn bekommen, per Mail. Deswegen kann ich exakt nicht sagen, was da gerade los ist. Wir müssen noch kurz mal den besten Witz aller Zeiten einwerfen, der gerade im Chat gemacht wurde. Ja. Wegen der buddhistischen Bäcker. Ja. Wiedergeborene Schrippen für 99 Cent. Ja. Das ist dann ein Wiederkäuer, wenn man die schon mal gegessen hat. Ja. Ich werde von vom buddhistischen Bäcker berichten, was es da für Gottesteilchen gibt oder ob es sie überhaupt gibt. Ich kann schon auch ein Konzept bringen. Ja, ess deine Pizza mal weiter. Das heißt, iss. Ess. Imperativ. Ess. Wo waren wir jetzt? Das Bahnthema ist eigentlich. Mich hat noch. Ja? Ja, nee, ich wollte es nochmal einfach. Mich hat noch. Ja, aber was ist denn wirklich kaputt? Also, nix. Es wird ein bisschen gebaut, ja, aber das ist dann immer mal ein paar Tage auch wieder weg. Klar, es ist ständig irgendwie mal anders, Gleiswechsel. Eine Woche mussten wir einfach auch langsamer fahren. Das toleriere ich alles noch. Aber wir hatten halt letzte Woche eine Weiche, die kaputt war. Dann mussten wir erstmal zurückfahren. Jetzt Schrittgeschwindigkeit 5 Kilometer. Waren wieder fast in Hannover und das hat dann einfach mal eine Stunde gebraucht. vor einer Woche musste ich einen Arzttermin absagen, weil es einfach irgendwie klemmte. Da war irgendwie das Stellwerk ausgefallen bei Göttingen. Also alles, also wirklich alles, was geht so. Hm. Vielleicht einfach Zug war auch schon mal kaputt. Vielleicht einfach nur gerade Pech gerade. Ja, aber wirklich täglich. Das, ja. Das fühlt sich scheiße an. Naja, kann ich nicht sagen. Also mich hat jemand heute noch per E-Mail noch angeschrieben, um zu fragen, ob wir auch noch den Unfall in Mannheim besprechen würden. Aber ich habe da nichts zu besprechen leider gerade, weil ich habe so ein bisschen auch mal in Foren nachgeguckt. Gibt einfach noch keine Erklärung. Die sind noch am Untersuchen. Ich habe mich auch gefragt, aber vielleicht lass uns warten, bis es da mehr gibt. Genau, wissen nichts. Kann man nur froh sein, dass das war halt im Bahnhofsvorbereich, deshalb Schrittgeschwindigkeit, dass niemand ernsthaft verletzt. Einfach blöd. Aber kann nichts sagen, deswegen vertrösten wir euch einfach mal zu dem Thema. Nächste Sendung wissen wir dann mehr, was dahinter ist. Sonst würde ich jetzt einfach direkt zum nächsten Thema springen, wenn Herr Brun fertig aufgegessen hat. Mhm. Der Chat verlangt auch schon danach, dass wir mal zum nächsten Thema kommen. Ja. Mhm. Und jetzt, also wir haben noch 10 Minuten, bevor wir die Sendung kostenfrei. Jedenfalls, wir sind schon mal, wir sind jetzt bei Auphonic, dann kommen wir automatisch bei Podcasts hin. Wir könnten nach 2 Stunden so eine Flatterhilfe einblenden. Sag dir, mach doch jetzt, werfen Sie eine Münze ein. Das wird's teuer. Das ist so, das haben polnische Telefonzellen gemacht, weil dann so, Lutschmonetta, aber egal. Ich wurde vorhin nach Auphonic-Gutscheinen gefragt. Gibt's die eigentlich schon? Du kannst Auphonic Zeit spenden. Ah, ja. Ernsthaft, okay. Ja, cool. Kann man machen. Was das nicht das Problem des Sozialen löst, aber egal. Also spendest du Auphonic-Zeit oder den Podcast? Du spendest den Podcaster über Auphonic-Zeit. Ah. Du kannst so eine URL degenerieren lassen, da kannst du es hinspenden. Degenerieren ist auch schön. Generieren, ich habe nicht degenerieren. Nein, gesagt. Aber es klang so ein bisschen so. Ach so. Aber das eine, alles... Das und dann habe ich die URL degenerieren lassen. Hast du ja gehört, Schröder bereut alles. Kann man dann alles. Zeit austauschen zwischen Podcasts oder sowas? Eine Börse mit Zeit? Nee, es gab ja die Diskussion, als Auphonic kostenpflichtig geworden ist. Ich habe ein bisschen auf Auphonic, auf App.net rumgesteckert nach dem Motto, naja, jetzt wird Podcasten halt zum reichen Sport der digitalen Elite. So, was direkt alle so, das geht doch nicht und bla. Doch schon, also jetzt so das den Luxus des Lava-Podcasts, für das man erstmal Equipment haben muss, wird jetzt nochmal teurer. Also, aber ist jetzt keine Diskussion für jetzt, weil das ist erstmal, habe ich auch keinen Nerv für, gerade zu diskutieren. Ja, kann man sich auch erstmal angucken, was da jetzt so passiert. Ja. Vor allem sind wir Nische, wir sind alle Nische, Podcasts sind Nische. Apropos Nische, wir haben ja ich erinnere an Folge 49 oder 48, unsere Jammerstunde im Winter, wo wir uns klicklich überlegt haben, dass es kein Feedback gibt. Das hatte ja zum Ergebnis, dass, ich habe den Namen natürlich wieder vergessen, sorry, muss ich nochmal nachgucken. Jedenfalls, das hatte ja zum Ergebnis, dass es eine Podcast-Studie gibt. Sie ist jetzt endlich online und die Befragung läuft. Und wir rufen euch alle herzlich auf, die Podcast-Umfrage 2014 mit sich euch dann zu beteiligen. Das ist der Alexander war das. So. Stimmt, wir haben sogar gesprochen. Das hat dich ein bisschen aus den Augen verloren, ja. Genau, das ist jetzt endlich online. Cool. Es gibt 2 Fragebögen, einmal für Hörer und Hörerinnen und für Podcastmacher und Podcastmacherinnen. Die meisten sind ja beides. Ja, genau. Deswegen sollen wir auch beide Fragebögen ausfüllen. Macht da bitte mit. Es ist podcasting2014.de. Es ist auch an die, die nie in die Shownotes gucken und hören. Macht bitte mit, weil es ist wichtig. Weil wir gerne wissen möchten, alles wissen möchten. Und ihr unterstützt damit auch noch einen guten Zweck. Ja, es ist Wissenschaft. Es ist Wissenschaft. Es sind nette Menschen, die dahinter stecken. Genau. Es sind wirklich Menschen, die anderen Menschen beibringen, wie man sowas erhebt und auswertet. Und, Das ist im Rahmen einer Seminararbeit, dieses Kurses. Und das ist wichtig für die Wissenschaft. Ich wiederhole, Podcasting 2014, alles zusammengeschrieben.de. Macht bitte mit. Genau. Wir werden das nochmal, ich werde das nochmal über Kanäle jeden Tag nochmal twittern oder so. Und da Podcasting ja jetzt immer wichtiger und größer wird, bis jetzt beim Spiegel online. Ja, haben es im Mainstream geschafft. Ja. Da erwähnt zu werden. Ja, ja. Was war das denn eigentlich da? Also war ein Artikel vom. Ja, aber woher kommt der? Sommerloch. Sommerloch-Artikel. Lag bestimmt schon länger rum. Okay. Ja, also der hat keinen guten Anlass. Der war einfach da. Das ist wirklich ein bisschen ein Sommerloch-Artikel, oder? Ja. Ist jetzt auch nicht so per se unbedingt super gut, sondern eigentlich tatsächlich doch sehr oberflächlich. Ja. Ja, der ist halt, also kann man sagen, einfach komm, der Redakteur hat halt Tim befragt. Tim hat ein bisschen erzählt und der Redakteur hat das in einen Artikel gegossen, weil mehr kratzt der auch nicht an. Und der beleuchtet auch nur Podcasts, die Tim, glaube ich, kennt. Das klingt stark so. Ja. Müssen wir auch rausfinden, wann er eigentlich Tim befragt hat. Kann man wahrscheinlich. Also, das kann man übrigens daran sehen, dass es halt, es gibt halt ein Zitat. Ja. Im Wesentlichen, das ist halt von Tim Pritlove. Ja. Und, ich find's, ja, man kann nichts erwarten, aber es ist halt, aber dann. Der Artikel ist halt echt eher schwach. So, und dann vor allem zieht er sich dann noch sieben Autor Gründe. Ist kein Jura, das merkt man doch schon auch. So, und dann zieht er sich noch sieben Gründe raus, nee, sechs Gründe raus, die, ja, ein, zwei würde ich unterstützen, dass ich wirklich, die für die Struktur der Podcast-Szene beschissen sind, aber kein Grund dafür ist, wieso sie nicht gehört werden. So, also rum. Also, dass es einfach zu wenig Frauen gibt in dieser Podcasting-Szene. Ja, aber deswegen werden Podcasts nicht weniger gehört. Das ist jetzt. Da waren Zusammenhänge gemacht, die blöd sind, finde ich. Also, Podcasts sind Nische, Punkt. Und sind stolz drauf, Nische zu sein. Um es mit dem Ethekeschwein zu sagen, der heute getwittert hatte, Podcasts stecken in der Nische fest, Oper und Ballett auch, stört vielleicht die Produzenten, nicht die Konsumenten. So ist es halt. Ja. Ich finde es auch schade, es gibt jetzt diesen lustigen Durchscrollkasten mit diesen schlimmen Gründen, warum wir alle weinen, aber warum nicht immer einfach einen Kasten reinbauen mit, sagen wir mal, den 10 und 20. Podcasts, die nicht nur Männer-Laber-Podcasts sind, nichts dagegen, aber offensichtlich nicht. Aber es gibt sehr viele tolle Themen, die man hier einfach mal erwähnen könnte, ne? Also was sich Stadtbürgerkunde oder. Apropos, Podcasts nicht nur mit Männern, und zwar hat sich daraufhin auf Twitter gesagt, naja, wir müssen mal zusammenstellen, wo es Frauen gibt in Podcasts. Und hat sich jetzt eine crowdsourced Liste Frauen machen Podcasts, die verlinken wir. Und ist mittlerweile verifiziert auf 32 Podcasts wo, mit Frauenanteil. Die sind immer aufgeführt, Podcasts, den Namen, wer dabei ist, die Themengebiete, die URL, Kontakt, den Ort und tatsächlich auch die Verteilung, also die Quote. Finde ich ganz gut. Also wer explizit mal gucken möchte, das sind natürlich auch alle Themen dabei. Also es ist ganz lustig. Das heißt, es gibt, man kann nirgendwo sagen, es ist das ist da ein Frauenthema oder so gibt. Das ist Bullshit. Es sind überall. Es gibt auch, die sind einfach zu wenig sichtbar, glaube ich. Und die Liste macht es ganz gut. Finde ich gut. Hört mal rein. Die meisten Podcasts kennt man sogar. Also das ist ganz spannend. Sonst zum Thema Podcasting gibt es nicht viel zu sagen, außer dass ich meine Theorie immer noch weiterentwickle, dass die dritte Welle jetzt stirbt. Wie kommst du denn auf dritte Welle? Ich verstehe nicht. Ja, das naja, wir können mal wissen. Ist das nicht schon die fünfte oder die vierte? Ja, genau. Ich weiß halt nicht, wie viele Welle. Es gibt die erste Welle, das war ja die sich in München generierte. Dann gab es. Ja, Schlaflos und so. Genau, ja. Also quasi direkt nach. Einführung der Technologie. Definition des Standards. Genau, dann gab es diese zweite Welle und dann gab es. Aber wie definiert man die? Ich finde das immer so unscharf. Es ist total unscharf. Ich will mal fragen, wann kam denn die Tech-Podcast? Die erste Welle war das noch nicht, oder? Nee, das war die. Ich meine, das ist die zweite Welle mit den Tech-Podcast. Das war da auch Bits und so, auch München, oder? Genau, das war die. Und die dritte Welle habe ich dann dadurch definiert, dass es in die Breite ging und dann sich halt so Podcasts, zum Beispiel wie die Wikigeeks oder so Dinge halt so, die einfach nochmal breiter waren, die ganzen thematischen breiter waren. Der Truckercast. Ich würde ja auch nochmal eine starke Zäsur da machen, wo es eben das Smartphone gab, dass du plötzlich einfach Podcasts unterwegs laden konntest und das Vorhandensein ja, von guten Podcasting-Apps. Ja, also das kann man auch nochmal irgendwo ein bisschen drehen, muss man ja auch, ist auch egal. Aber ich mach's jetzt nicht in der, also ich weiß nicht, wie vielte Welle es jetzt ist, aber es ist eine Welle, die gerade stirbt. Weil viel reformiert sich gerade in dieser Podcasting-Welt. Also so alte Zöpfe werden abgeschnitten, so gesagt. Naja, der Podcast ist auserzählt, wir machen was Neues. Finde ich ganz lustig gerade. So, Not Safe for Work hat es jetzt getroffen, WikiGeeks ist jetzt irgendwann mal, wenn Herr Brun und seine Mitstreiter mal irgendwann mal die 50. Folge mal machen, dann ist das auch die Nummer auserzählt. Da steht noch eine Folge aus, ne? Da steht noch eine Folge aus, ja. Okay, gut. Und, ja, also es sind ein paar andere, so also habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade so die Phase wieder einer Erneuerung ist. Okay, wir machen jetzt was Neues. Wir machen jetzt Dinge anders. Ob das jetzt die vierte, die fünfte oder die sechste Welle ist, keine Ahnung. Ist halt einfach nur meine persönliche Zählung. Vielleicht kann man es ja auch einfach als Häutung bezeichnen. Ja. Ja, ist ja, ganz ja, noch Worte zu NSFW verlieren? Nö, also ich habe es aufgehört zu hören seit langer Zeit. Deshalb. Ich fand es gerade wieder besser während. Ich bin da bei der Hörsuppe. Irgendwie war da zwischendurch echt die Luft raus und jetzt kam sie gerade so ein bisschen wieder. Ja, aber es hat den Machern nicht gefallen. So. Ja, was ich halt schade finde, was natürlich eigentlich nicht zu Not Safe for Work vom Titel her gehört, ist, dass Not Safe for Work ja so ein bisschen auch, wir reden über Podcasts und so weiter, war, was ich dann durchaus interessant fand, weil es irgendwann nochmal so ein bisschen reflektieren war, was gerade so passiert, was man mit Podlove machen kann, was sonst noch los ist. Ich fände es eigentlich cool, wenn das nochmal irgendwie Da machst du aber nicht Mist, das war einfach nur, das war das Resteverwertungspodcast, weil sonst Tim nicht nirgendwo es erzählen konnte. Ja, nee, klar, das stimmt, das war ja interessant. Nicht. In der Freakshow gibt es ja auch öfter mal Podlove-Content. Also ja, aber es war dann eher technischer Podlove-Content, das war eher so. Ja, Tim hat sonst keinen Ort, wo er über das reden kann, was ihm durch den Kopf geht, außer es passt in die Freakshow rein. Ja, genau. Also er ist halt sonst sehr formatiert und da ist das nicht und das fand ich eigentlich schön, aber klar, wenn man nicht mehr so was erzählen mag, dann sollte man auch aufhören, das ist ja okay. Ja. Was ist denn auch ein bisschen Respekt davor, auch zu sagen, bis hier und dann ist gut. Ja, ist natürlich jetzt schade, dass NSFW den Tod Axel Stolz nicht mehr. Ja, das ist ein sehr komischer Zufall. Miterleben konnte. Zufall? Ja, ich glaube nicht. Ja. Sonst, ja. Ich weiß nicht, also ich bin, also die Podcasts werden nicht sterben, aber jetzt so. Vielleicht ist die Zeit der großen Laber-Showgalas einfach vorbei. Glaube ich nicht. Doch. Nee, glaube ich nicht, weil. Wir sind da kein Beweis für. Nein, ich will uns gar nicht anführen. So arrogant bin ich gar nicht. Sondern glaube ich nicht, weil das schön niederschwellig ist. Und wenn man Berieselung sucht und einfach nur Stimmen zuhören möchte, die irgendwelche Gedanken formulieren, ist das irgendwie immer das Tollste. Wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, ich fange jetzt irgendwie gerade an und höre mir die ganzen verpodcasteten Sachen, die in irgendwelchen hier amerikanischen Public Radios laufen, anzuhören, die also so Freakonomics und Radio und was gibt's da noch hier? Was höre ich jetzt noch? Das andere. Ne, ich kann es jetzt mal öffnen. Ja, aber kurze Frage, gibt es im deutschsprachigen Raum jetzt noch wirklich große Samstagabend-Gala-Laber-Podcast, die irgendwie ausufernd über drei Stunden. Gab's die überhaupt? Also bis auf NSFW, was gab's da noch? Na, wie also ich bin ja sehr großer Laber-Podcast. Also WikiGeeks war schon und ist auch, wird auch in der letzten Folge sehr stark formatiert sein und das war schon und immer auch sehr stark themenbezogen und auch immer mit einem Anspruch und nicht also jetzt ohne da irgendwie NSFW Unrecht tun zu wollen, aber das ist schon auch von der Vorbereitung her, ja, ich weiß, schon eine ganz andere Kiste. Ja, was war es? Sehr ausufernd. Meinen wir es, ich will es eher auf das aufufernd beziehen. Das war. Ja, klar. Weiß nicht. Gibt es alleine doch noch. Die Freakshow ist auch unendlich ausufernd. Die drei Vogonen. Ja, aber die drei Vogonen sind, glaube ich, die Ausnahme von allem. Ich hätte jetzt noch Pizza und so hier reingeworfen, was zwar nicht ausufernd ist, aber für mich Gala, weil sie tatsächlich diesen ganzen Tech-Sektor wirklich lustig beleuchten, was die anderen manchmal gar nicht so richtig schaffen, weil sie einfach absurdestes Beklopptheitsgedöns zu Fernsehern und anderen Fails ausgraben und auch nicht nur irgendwelche Apple-News durchkauen. Und finde das sehr schön, auch mit dem Aspekt, dass sie einmal pro Jahr mittlerweile eine Abend- und großen Saal füllende Live-Show auf die Beine stellen mit bis zu 600 Besuchern. Das finde ich schon viel Gala und auch sehr cool. Kann man auch nochmal empfehlen. Ich werde es selber nicht schaffen, dass es demnächst die Bits und so 400 gibt in München irgendwann im September, Oktober. Ich bin mir nicht sicher. Kann man nachgucken. Und ich war zweimal da. Ich kann das sehr empfehlen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch meine Zeit an Bits und so gehört. Ich fand das nicht so ansprechend. Ich kann gar nicht mehr sagen, warum. Also ich glaube, es hat verschiedene Phasen aber auch gehabt. Ne? Also muss man wirklich gucken auf die Besetzung. Und die haben sich teilweise, glaube ich, auch nicht so gemocht. Und aktuell das Team ist sehr, sehr gut eingespielt. Ich meine, Leo von FSCKlog ehemals weiß viel und kann sehr gut reden. Alex Olmer aus Finnland ist einfach super witzig. Basti, Klodeckel Basti, der tatsächlich auf der Live-Show einen Wäschekorb vorgestellt hat, der perfekt sein iPad und iPhone beim Klo sitzen hält. Also großartige Menschen, die wirklich einen Humor haben, der mir sehr gefällt. Ja. Und aber gleichzeitig auch noch mal ein paar Themen mit reinbringen, die anderen irgendwie übersehen. Also Heimautomatisierung, Fernseher, ein paar Metathemen so im Techniksektor natürlich. Ist ein Technik-Podcast. Aber ich finde ihn gut. So, jetzt machen wir mal hier den spannenden, also nehmen den Bogen mal wieder zurück. Und zwar Radiolab war das andere, was ich höre von WNYC. egal, bei diesen Sachen, die halt so stärker formatiert sind, ja, und ja, wo sich Leute vorher Gedanken gemacht haben, was sie erzählen wollen oder so. Oder auch schon, nimm alleine Huxilla, da fand ich zwar auch ein bisschen die Luft raus so, aber zumindest ist ja das, was die machen, die haben ja auch ein festes Gerüst und machen sich vorher Gedanken, was sie erzählen, ja, und gehen dann auch dieses Skript vielleicht sogar ein bisschen zu stringent durch. Da ist es immer so, wenn ich das höre und ich fahre Fahrrad oder so, und jetzt nicht irgendwie einfach nur, sondern einfach so, zum Beispiel bin ich gestern aus Wartenberg nach Mitte mit dem Rad zurückgefahren, was halt irgendwie so 12 Kilometer Fahrradtour ist, so eine kleine, so eine halbe Stunde oder 40 Minuten, was ich da gefahren bin, ganz gemächlich. Und da lässt man halt, wenn man halt irgendwo so die Landstraße langfährt, lässt man halt auch schon mal so die Gedanken schweifen. Und dann ertappe ich mich immer dabei, dass ich das fürchterlich finde, dass ich gerade meine Gedanken habe schweifen lassen, weil ich habe jetzt da was verpasst. Ja. Und dann halte ich auch an und spule zurück und höre nochmal. Bei Laber-Podcast habe ich sozusagen, habe ich das nicht. Da bin ich nicht so scharf drauf, unbedingt nochmal zurückzuspulen, alles zu hören. Weil das einfach so schöne Berieselung ist. Und ich kann halt aussteigen, wann ich will und kann halt mir jetzt den See angucken und mal kurz an was anderes denken und dann komme ich halt wieder zurück und bin halt auch sofort wieder im Gespräch und höre dann auch weiter interessante Sachen. Aber man muss halt nicht sozusagen zwangsläufig jede Minute hören, ohne, damit ich als Hörer irgendwie einigermaßen befriedigt bin. Ja. Ich höre keine Podcasts, deswegen kann ich das eh schlecht beurteilen. Ist gut, dass du es zum Schluss sagst. Weiß doch jeder. Mein Podcatcher ist leer. Das war letzten Sommer schon bedenklich und jetzt ist das so richtig bedenklich. Es sind nur noch 3, 4 Hörspiele vom WDR da. Und ich glaube, da noch eine Folge Fokus Europa oder so. Es ist nichts mehr drin. Ich habe auch gar nicht mehr so viel. In der Sommerloch ist schon ziemlich spürbar. Ja, das ist das auf jeden Fall. Ja, wollt ihr noch nachgucken? Wir kämpfen dagegen an. Jetzt gerade. Gegen das Sommerloch. Guckt noch. Ich warte, ob ich weiterspringen soll oder nicht. Ja, ich gucke gerade noch. Wir können noch mal eins machen. Titel gesucht wird, ne? Ja. Wir können noch mal eins machen. Weil NSFW werden wir ja alle irgendwie so halbwegs gehört haben, ne? Ich habe das irgendwie auch die letzte Folge noch mal reingezogen. Aber ich meine so genau. Ich habe fast alle Folgen gehört, ja. Ich habe alle Folgen gehört und viele sogar mehrfach. Lieblingsfolge? Weil ich habe da so einen ganz klaren Mit dem Favoriten. Roten Halsband. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber die mit dem roten Halsband. Meine Lieblingsfolge ist... Oder die ist mit dem, wo Leute in Wohnungen einsteigen und das dann mit Autotune. Bla, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ja, hier Wisst, der... Was ich meine? Der Typ. Ja. Nicht Dead Giveaway, sondern das andere. Antoine Dobson. Hieß der gute Mann. Egal. Meine Lieblingsfolge Per Kanat, ich glaube 33 oder so. Mhm. Genau, Folge 33, live vom Chaos Communication Camp. Ah, ja, die war großartig. Unerreicht, finde ich. Also, ich gehe mal so eine der ersten, irgendwie so, wie ist das, Bavarian Fire Drill oder so, müsste 18, 17, 16 gewesen sein. Die war auch, die fand ich auch irgendwie ganz nett. Ganz gute Erinnerung, das war die, glaube ich, mit dem. Das habt ihr euch echt gemerkt? Krass. Ja. Ja, ja. Bei NSFW nerge ich halt dazu, ja, das war jetzt gerade eine gute 3 Stunden Unterhaltung und dann aber nach 2 Sekunden weg. Ich habe mir das nicht abgespeichert. Nee, also da fand ich gerade so die ersten 40 Folgen oder so, da weiß ich quasi, da höre ich in die Folge rein und weiß, was da passiert. Okay. Aber auch wahrscheinlich mehrfach gehört. Ja, die ersten auf jeden Fall. Okay. Und aber die Folge live vom Chaos Communication Camp, die war wirklich großartig. Was zeichnete sie aus? Holgi saß mit dem Rücken zum Publikum. Genau, und es standen halt Leute da rum. Ja. Und haben sich das angeguckt, haben zwischendurch gelacht, laut, ja, und so. Und das hat halt eine ganz, ganz tolle Atmosphäre gemacht. Hör dir die einfach mal an. Mach ich, ja. Weil die ist einfach wirklich lustig. Und es gibt auch lustige Geschichten. Und Tim erzählt irgendwie davon, das hat er jetzt auch in der letzten Folge nochmal erzählt, diese Geschichte mit, wo er da irgendwie im Urlaub war als Jüngling in Afrika. Hat er das wirklich erzählt? Da habe ich echt schon wieder vergessen. Krass. na, wie da irgendwie ausgenommen worden ist und dann irgendwie total ausrastet und irgendwie schreit, ihr scheiß Araber und so. Das hat er in der letzten Folge erzählt? Ja, das mit ihr scheiß Araber ist ein Zitat aus Folge 33 auf jeden Fall. Ach so. Da erzählt er nämlich so länglich davon, wie er mal halt durch Afrika gereist ist und wie es dann auch dazu kam, dass er dann halt, naja, so ausgeraubt kann man nicht wirklich sagen, sondern dann standen da halt so Leute, die dann hatten so einen Baseballschläger in der Hand und die dann klar gemacht haben, es wäre doch jetzt schon ganz gut, wenn man irgendwie dieses und diesen und jenen Gegenstand hier jetzt kaufen würde. Ah, okay. Ja, das war irgendwie ganz toll. Und auch Lombok wurde da besprochen. Hat eigentlich irgendjemand mal sämtliche Folgenteile zusammengeschnitten, in denen der Donner nicht funktioniert hat? Das fand ich auch mal sehr schön. Der Donner ging ja auch nur wenige Folgen, oder? Ich glaube, er ging, wenn überhaupt, nur einmal. Ja, das kann sein. Vielleicht ging er auch nie. Das könnte auch sein. Also nie richtig, nicht dann, wenn er sollte, sondern vielleicht dann mal eine Minute später oder so ein Blödsinn. Ja. Was ich damit aber eigentlich sagen wollte, ist, das hat mir nämlich auch so ein bisschen gefehlt, jetzt sozusagen, also um das Ding enden zu lassen, man hätte auch nochmal eine schöne Live-Folge machen können. Weil Publikum hätte das Ding auf jeden Fall bekommen. Ja. Und Republika hätte eigentlich mal müssen, diesen Sommer können. Ja. Ich glaube, das ist auch so einfach hättest du angekündigt, hättest du einen Abend voll, hättest du einen Saal voll bekommen, problemlos. Ja. Reicht ja auch, wenn es 50 Leute sind, ehrlich das gesagt. Das reicht schon für die Stimmung, klar. Genau. Ja, ja, dann habe ich da gar nicht mehr zu sagen. Ach ja, ach ja, ach ja. Noch Fragen? Wir haben das zum ersten Mal eingespielt, oder? Hast du daran gedacht? Sehr schön. Ich habe einen Schock bekommen. Zumal es ein Kollege von mir ist und den erwarte ich hier nicht. Und zwar König Schraubi via Mail fragt, kann man euch eigentlich noch anders unterstützen als durch Flatter? Und Dränke schreibt schon, ja, Dennis baut einen Paypal-Button. Ja, weißt du warum? Immer noch der scheiß Bierpong-Tisch. Ja, Bierpong-Tisch, klar. Ich habe immer noch 7,30 Euro Bierpong-Spende-Kasse zu Hause liegen. Erstens das. Und zweitens musst du das machen, weil man dazu nämlich, um so einen Spenden-Button machen zu lassen, muss man irgendwie seine Steuernummer oder so angeben. Bei PayPal, weil der nämlich will, dass du irgendwie selbstständig bist oder irgendwie sonst wie Unternehmer oder so. Ah. Und ich habe sowas nicht, aber du hast sowas und deshalb machst du das. Okay. So. Ja, man kann uns anderswo unterstützen. Es gibt nur die Amazon-Wishlist, die verlinkt sind unter unseren Namen. Und sonst eigentlich nur durch, was ich sehr gerne als Unterstützung finde, ist Feedback. Macht mal Feedback. Das finde ich eine sehr schöne Unterstützung. Aber man kann auch noch einen anderen Podcast Amazon hören von Anwesenden hier. So. Aber Amazon, wenn es kein Kommentar wird, Amazon Wishlist ist auch okay. Also. Also man kann auch noch einen anderen Podcast hören von Menschen, die hier anwesend sind, ja, zum Beispiel. Und da auch Kommentare schreiben. Apropos, ich habe es im Chat die Frage vorhin gelesen, dann können wir noch anschließen. Hast du eine Folge, eine schöne Ecken aufgenommen in Finnland? Nein, oder? Nee, das hat irgendwie zeitlich nicht gepasst, okay. Haben wir nicht gemacht. Ausnahmsweise mal nicht. Kein Double Ender. Das stimmt, das ist ein Double Ender wäre es dann gewesen, ja. Genau, wir sind auch von Double Endern so ein bisschen weg, weil die immer so ein bisschen steif durch diesen Lag werden, den man bekommt, wenn man halt über Telefon podcastet. Außerdem sind die Folgen dann in Mono und ich mag Mono nicht. Aber das ist nur ein kleines Detail. Was ist jetzt aktuell Folge? Ich habe gar nicht verfolgt. Was hast du denn gerade jetzt für Ecken? 85 habe ich geschnitten. Ja. 84 ist raus. Das ist Görlitz, die Karlbaumsche Nervenheilanstalt, Urban Exploring. Wir sind durch unterirdische Tunnel gekrochen. Ernsthaft? Und haben diese ehemalige Klinik erkundet mit einer Bekannten, die dort studiert, ja. Krass. War sehr, sehr großartig. Leider ein Teil der Aufnahme ist verloren gegangen. Ja. Aber das ist ja bei den besten Folgen aller Serien und bei, also ne, es gehen ja immer Sachen verloren. Erst dann ist man ja sozusagen erst. Genau. Ja. Und wird dann in 90 Jahren wiedergefunden, so wie dieser eine Film. Du meinst Metropolis. Genau. So wie dieser eine Film. Hätte eigentlich schon gereicht, aber gut. Ja. Ja, und was auch sehr interessant war, eine Metafolge, die wir sonst nicht haben, ist Stefan Schlussmachstrecke. Stefan, den ihr gerade auch gehört habt, hat eine Folge bei mir gemacht, wo er sämtliche Schlussmachorte abläuft. Mal eine ganz andere Art von schöne Ecken. Ja, Schlussmachorte im Sinne von, da mache ich jetzt Schluss mit meiner Freundin oder Freund. Genau. Ja. Was ist denn so ein typischer Schlussmachort? Ist sie nicht schon ein bisschen länger her, sag mal? Ja, das ist jetzt schon 2-3 Monate her. Aber nicht jetzt so an. Weil ich meine nämlich, die hätte ich gehört, als ich durch Rudo spaziert sei. Magst du kurz spoilern, was ist denn der typische Schlussmachort? Es geht ja nicht um typische Orte, sondern immer seine eigenen, wo er Schluss gemacht hat. So, ach so, ah, ach jetzt raff ich es. Okay, das ist ja interessant. Also ein Friedhof war dabei, das war ganz schön. Ja. Ein Friedhof. Okay, das hört danach an, dass man sich das anhören sollte. Ja, also es ist immer, wenn ich Gäste habe, sollen die auch ihre eigene Geschichte mit reinbringen, ja, die mit Orten verbunden sind. Da haben wir halt diesen Vektor Schlussmachorte genommen. Das ist, zumal es einen wunderschönen Gag gibt am Schluss der Folge, den ich erst überhaupt nicht gerafft habe, weil das so unglaublich toll passt. Also ein Zufall, den ich jetzt nicht spoilern möchte, durch ein Auto, was vor seiner eigenen Haustür am Schluss steht, was episch ist. Anhören. Hören wir uns alle rein. Und kommentieren, bitte. Ja, Kommentar. Ist Feedback. Ja, unterstützt euch durch uns. Feedback. Amazon Wishlist. Gut. So, das war jetzt, wir wickeln das jetzt ab. Ihr könnt uns auf allen bekannten Kanälen folgen. Twitter @Anycast, ADN. Solange es noch gibt, nutzt die Chance @Anycast. Facebook und YouTube. YouTube. Ja, Anycast over 9000. Genau. Und als Schlussmachort. Aktuell jetzt hier der Folge. Wir brauchen jetzt auch eine Bad Podcast Bank. Bad, wieso das denn? Ja, zur Abwicklung. Zur Abwicklung. Das war Folge 52, 52 des Fachpodcasts, des Männerlaber Fachpodcasts. Wir sagen Tschüss. Boah, bin ich müde, ey. Sag Tschüss, Cornelis. Ja, tschüss, schlaf gut und bleibt uns treu.